Ich bitte Herrn Diener, nun über sein Thema zu sprechen. Meine Damen und Herren, päpstliche Briefe und Urkunden für die Universitäten des späten Mittelalters und ihre Angehörigen lautet mein Beitrag zu diesem Seminar. Es ist meine Absicht, dabei offen zu bleiben für alle möglichen Fragen und Fragestellungen. Päpstliche Universitätspolitik oder die Beziehungen des Papsttums zu den Universitäten möchte ich diesen Beitrag deshalb nicht nennen, weil doch überhaupt erst festzustellen wäre, ob sich eine solche päpstliche Politik überhaupt in dem vorhandenen Quellenmaterial abzeichnet. Ich versuche deshalb von den Quellen auszugehen. Das ist besonders verlockend, weil wohl von keinem Hof des späten Mittelalters, keiner königlichen oder fürstlichen Kanzlei, so viele Urkunden an die Universitäten des Abendlandes und an die Universitätsangehörigen gelangten, wie von dem päpstlichen Hof. Greifbar werden diese Materialien in besonders großem Umfange, seit päpstliche Register überliefert sind. Die Fülle dieser Überlieferung macht es vom beginnenden 15. Jahrhundert an schon fast unmöglich, das einschlägige Quellenmaterial überhaupt zu übersehen. Ich habe das Glück, für das Deutsche Historische Institut in Rom im Vatikanischen Archiv täglich päpstliche Register durchsehen zu können und habe bei dieser Beschäftigung auch sehr viele die Universitäten betreffenden Vorgänge gesehen und notiert. Dabei ist leicht festzustellen, dass es dank der Fülle des Materials wohl keinen Ort gibt, von dem aus vergleichende Universitätsgeschichtsforschung besser unternommen werden könnte als von diesem Archiv her. Heinrich Denifel hat vor über zwei Menschenaltern mit derartigen vergleichenden Arbeiten im Vatikanischen Archiv begonnen. Sie alle kennen sein Buch, in dem erstmals für diese Fragen päpstliche Register ausgewertet worden. Dass das Material päpstlicher Provenienz sich nicht auf alle Bereiche des Universitätslebens bezieht, dass bestimmte Gesichtspunkte oder Interessen vorherrschen, darf nicht übersehen werden. Ich sehe es im Folgenden als meine Aufgabe an, in das einschlägige Quellenmaterial kurz einzuführen und sodann aus den vielen Gruppen päpstlicher Urkunden und Briefe für Universitäten und ihre Angehörigen solche herauszugreifen, die sich zu vergleichender Betrachtung besonders anbieten. Zeitlich gesehen umfassen diese Beobachtungen das 14. und 15. Jahrhundert. Für das hier zu behandelnde Thema gibt es als Quellenwerke die Urkundenbücher der Universitäten, in welchen vornehmlich die in den Universitätsarchiven überlieferten Urkunden publiziert wurden. Archivalische Studien unternahm ich außer im Vatikanischen Archiv in einer Reihe von Universitätsarchiven. Auch in einigen Bibliotheken, besonders der Vatikaner, befinden sich einschlägige Handschriften. Im Vatikanischen Archiv sind es vor allem die großen Registerserien, die Registra Vaticana, die Registra Avignonensia, die Registra Supplicationum und die Registra Lateranensia, in deren Einträgen die spätmittelalterlichen Universitäten und ihre Angehörigen auf Schritt und Tritt Erwähnung finden. Die Dichte des Schriftverkehrs der päpstlichen Kurie mit den Studia Generalia, sei es durch die päpstliche Kanzlei, die Kammer oder die Sekretäre, führte dazu, dass in den Hilfsmitteln und Anweisungen für diese Büros, in den Formelbüchern und Kanzleibehelfen, Beispiele für die an die Universitäten und ihre Angehörigen zu rechnen Briefe und Urkunden sehr oft erhalten sind. In manchen Fällen bieten sie sogar die einzige Textüberlieferung. Zum Beispiel die Gründungsurkunde für Nantes durch Martin den V. vom 31. Dezember 1423. Auf den Gebrauch derartiger Vorlagen sind wohl auch die Ungereimtheiten zurückzuführen, die sich in manchen derartigen Urkunden finden. Umgekehrt muss man wissen, dass für die, wie uns scheint, nicht gerade häufig vorkommende Gelegenheit einer Universitätsgründung Formularien benutzt wurden, um zu erkennen, was vielen derartigen Urkunden gemeinsam und was nur einer eigentümlich ist. Für die verschiedenartigen Urkunden, die an Universitäten gerichtet wurden, finden sich im Liber Taxarum auch die zu erhebenden Gebühren verzeichnet. Der Schriftverkehr in Universitätsdingen gehörte also zu den gängigen Arbeiten an der Kurie. Dass man am päpstlichen Hof, aber auch in jüngeren Jahrhunderten für die lebhaften Beziehungen zwischen den Päpsten und den Universitäten des späten Mittelalters reges Interesse hatte, bezeugen die Exzerptensammlungen des 17. und 18. Jahrhunderts, welche von päpstlichen Archivaren und Bibliothekaren angelegt wurden. Es seien hier nur die Namen von Alessandro Rainaldi und Felice Contelori genannt. Ihre jeweils mehrbändigen Sammlungen enthalten eine Fülle von Nachrichten, meist in Regestenform, jedoch mit vollem Datum, welche die Universitätsdinge betreffen. Auch der berühmte Archivpräfekt Giuseppe Garampi ließ derartige Betreffe verzetteln, wie heute noch dem Gedario Garampi zu entnehmen ist. Da von den Registern der päpstlichen Kanzlei und von den Supplikenregistern des 14. und 15. Jahrhunderts heute kaum noch die Hälfte des ursprünglichen Bestandes erhalten ist, die letzten großen Verluste erfolgten zur Zeit Napoleons durch die Verschleppung der päpstlichen Archive nach Paris, sind diese Exzerptensammlungen geeignet, in verlorene Register ersatzweise Einblick zu nehmen. Aus der Fülle der Vorgänge allgemeiner Art, die in den Registereinträgen immer wiederkehren, ich nenne nur einige in völlig ungeordneter Reihenfolge, zum Beispiel die Errichtung von bestimmten Lehrkanzeln, die Inkorporation kirchlicher Benefizien, die Translation eines Studium Generale, die Befreiung eines Kollegiums von Abgaben, die Erlaubnis, die Einkünfte von Pfründen auch in Abwesenheit zu beziehen, Errichtung einer theologischen Fakultät, Übergabe von Büchern, Erlaubnis für Welt- und Ordensgeistliche, bestimmte Fächer zu studieren, die Einsetzung von Konservatoren, die Besetzung bestimmter Lehrkanzeln mit bestimmten Personen, über die Fakultäten des Vizekanzlers der Universität und so weiter. Es sind, wie Sie sehen, Mandate, Lizenzen und Dispense, die einer Universität insgesamt oder einen ihrer Angehörigen betreffen. Aus dieser Fülle möchte ich nun einige Beispiele herausgreifen, die geeignet sind, die am gestrigen Tage aufgetretenen Fragen und Fragestellungen zu fördern. Zuerst päpstliche Bullen für einzelne Universitätsangehörige und Supplikenrotuli. Der erste Pontifikat, aus dem wirklich eine sehr große Zahl von Registern der päpstlichen Kanzlei überliefert und durch das Registenwerk von Molla der Forschung erschlossen ist, ist das Papst Johannes des 22. 1316 bis 34. Die ca. 60.000 verzeichneten Urkunden enthalten eine Fülle von Namen. Vielen von diesen sind zur näheren Kennzeichnung der Person neben der Herkunftsdiözese, der kirchlichen Stellung, im Weihegrad der Zugehörigkeit zur Familie eines weltlichen oder geistlichen Fürsten, auch der akademische Grad und eventuell der Studienort hinzugefügt. Die in den Abschriften der Bullen wiedergegebenen Angaben sind aus den von den Petenten eingereichten Suppliken übernommen worden. Das geht aus den Supplikenregistern deutlich hervor. Sie sind erstmals aus dem Pontifikat Clemens VI. 1342 bis 52 überliefert. In den Suppliken trug der Petent alle diejenigen Angaben zur Person ausführlich vor, die geeignet waren, einen günstigen Einfluss auf die Gewährung des Bittgesuches auszuüben. Dazu gehörten eben Angaben über das Studium, den Erwerb akademischer Grade, den Studienort, die Dauer des Studiums, letzteres häufig auch dann, wenn ein akademischer Grad noch nicht erlangt war. Das eben Gesagte gilt in besonderer Maße auch von den Magistern und Doktoris, von denen dabei oft zu erfahren ist, was für einen Lehrstuhl sie innehaben und welchen Stoff sie vermitteln. Diese Beobachtungen an Einzelsuppliken lassen sich während des 14., 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts anstellen. Danach nehmen sie sehr stark ab. Die Zahl derer, die sich an den Papst wenden, verändert sich. Manche Länder und Territorien sind gar nicht mehr vertreten. In den Supplikenregistern der Päpste von Avignon von Clemens VI. 1342 bis Benedikt XIII. 1394 bis 1423 spielen die zu Rotoli zusammengefassten Suppliken eine besondere Rolle. Nicht nur fügen bestimmte Interessengruppen an der Kurie, Sekretäre, Auditoren, Skriptoren und Abbreviatoren, Bittsteller aus einer Diözese oder einem Territorium, ihre Suppliken zu einem Rotulus zusammen, sondern vor allem supplizieren Kardinäle und Bischöfe für ihre Familiaren, Fürsten für die an ihrem Hofstaat Tätigen und Universitäten für ihre Angehörigen. Vom ersten Pontifikatsjahr Clemens VI. An sind derartige Universitätsrotuli registriert. Der erste derartige Rotulus ist einer für das Studium Generale in Angers. Es fehlt kaum eine Universität des 14. Jahrhunderts, die mit ihren Rotuli in den Registern nicht vertreten ist. Angers, Oxford, Orléans, Cahors, Paris, Toulouse, Montpellier, Cambridge, Bologna, Avignon, Prague, Rom, Perpignan, Salamanca, Lérida, Lissabon, um nur die wichtigsten zu nennen. Auch im 15. Jahrhundert sind diese Rotuli der Universitäten an der Kurie eingereicht und genehmigt worden. Das ist nicht nur Universitätsakten zu entnehmen, sondern auch den wiederholten Rückbezügen auf Rotuli in Registereinträgen, besonders bei Reformationen. In Registern überliefert sind diese Rotuli nur noch ganz selten, denn es sind nur wenige Bände mit dem Inhalt der Expectativis überliefert. Wohl zu Beginn des 17. Jahrhunderts hat man sich an der Kurie dieser Bände, welche fast nur Anwartschaften enthielten, entledigt. Die Benennung der Expectativis deutet schon auf den Inhalt der Rotuli hin. Vornehmlich wird in ihnen für einzeln nacheinander genannte Universitätslehrer und Studenten um Anwartschaften auf kirchliche Benefizien, deren Einkünfte den Lebensunterhalt der Studenten sichern helfen sollten, gebeten. Die Anlage, der Aufbau der Rotuli der vielen verschiedenen Universitäten ist nicht einheitlich. Sie unterscheiden sich je nach Größe und Organisationsform des einzelnen Studium Generale verändern sich aber auch im Laufe der Jahrzehnte. Einige der sozusagen ausgereiften und detaillierten Beispiele seien hier aufgeführt. Ein Rotulus der Universität Angers gliedert sich in Doctoris, Licentiati, Baccalarii und Scholaris. Ein Pariser Rotulus gliedert nach Fakultäten Theologie, Decretis, Mediziner und die Artisten. Die letzteren unterteilen nach Nationen, Natio Gallicana, Normannorum, Picardorum und Anglicana. Unter ihnen ist die Natio Gallicana die weitaus größte und aus diesem Grunde nochmals in Provinzen unterteilt, nämlich Paris, Sens, Reims, Tours und Bourges. Ein Rotulus der Universität Toulouse wiederum ist ganz anders aufgebaut. Zuerst werden die Licentiati in Decretis, in Legibus und in Artibus genannt und dann folgen, nach Studienjahren geordnet, die Baccalarii in Jure Canonico des 6., 5., 4., 3., 2. und 1. Studienjahres, die Baccalarii in Jure Civili des 7., 6., 5., 4., 3., 2. und 1. Jahres. Für die Scholaris in Jure Canonico gibt es sogar einen 8-jährigen Zyklus, für die Scholaris in Legibus einen 7-jährigen. Für die Baccalarii, wie auch für die Scholaris in Artibus, ebenso für die Scholaris in Grammatici, ist keine Studienjahreinteilung angegeben. Der Gewinn, der für die Universitätsgeschichtsforschung aus den Tausenden von Einzelsuppliken und Dutzenden von Rotulus zu ziehen ist, liegt auf der Hand. In vielen Fällen, in denen Universitätsmatrikel nicht erhalten sind, können diese umfangreichen Listen eine Art Ersatzdienst leisten. Damit können sicher nicht alle Studenten der betreffenden Universitäten erfasst werden, denn nur Kleriker, das war man aber schon nach Erhalt der Tonsur, konnten sich beim Papst um Anwartschaften auf kirchliche Benefizien bemühen. Doch diese Rotuli umfassen meist Hunderte, in einigen Fällen weit über 1000 Namen. Universitätsmatrikel sind ja immer nur Immatrikel und geben keine Auskunft über die Studiendauer. Durch die Nachrichten in Einzelsuppliken und durch die Rotuli wird nun bekannt, wann, wer, an welcher Universität studierte. Am deutlichsten am Beispiel von Toulouse bei der Ordnung nach Studienjahren. Dort kann man fast auch den Studienerfolg ablesen. Denn in den unteren Studienjahren, besonders bei den Scholaris, gibt es viel, viel mehr Studenten als in den höheren. Bei jedem Supplikanten ist die Herkunftsdiözese angegeben. So fällt es nicht schwer, auch in den Rotuli, die nicht wie die der Pariser Artisten geografisch gegliedert sind, die landsmannschaftliche Zusammensetzung der Studenten festzustellen. Der genannte Pariser Rotulus lässt noch andere Rückschlüsse zu. Der Rotulus der Artisten ist nach Nationen gegliedert. Die Deutschen finden sich bekanntlich in der Natio Anglicana. Sind dort alle Studenten aus dem Gebiet des Deutschen Reiches aufgeführt, auch die Französischsprachigen aus den Diözesen Metz, Toul und Verdun, die Teil des Reiches sind? Zur Überprüfung dieser Frage eignet sich die Diözese Trier besonders gut, welche im Süden auch französisches Sprachgebiet umfasst. Hier ist nun zu beobachten, dass die aus dem deutschsprachigen, nördlichen Teil der Diözese stammenden Studenten in der Natio Anglicana, die aus dem französischsprachigen, südlichen Teil der Diözese stammenden jedoch in der Natio Gallicana und zwar in der Provinz Reims, aufgeführt sind. Die Muttersprache der Studenten ist maßgebend für die Zuordnung zu den einzelnen Nationen. Die Rotuli wurden dem Papst vorgelegt und von ihm genehmigt. Doch diese Genehmigung traf die einzelnen Bittsteller in unterschiedlicher Weise. Es ist bekannt, dass bei unterschiedlichen Genehmigungsdaten die ausgestellte Bulle trägt das Genehmigungsdatum der Suppli, dem früheren Datum der Vorzug gebührt, denn es handelt sich um einen älteren Rechtsanspruch, auch wenn die Differenz nur einen oder zwei Tage beträgt. Die umfangreichen Rotuli erhielten fast alle zeitlich gestaffelte Daten. Besonders gut ist das zu beobachten bei den sogenannten Krönungsrotuli, die der Papst aus Anlass seiner Krönung erhielt und mit unterschiedlichen Daten versehen ließ. Zum Beispiel zu Beginn des Pontifikats Urbans V. erhielt von der Universität Paris der Rotulus Facultatis Decretorum das Datum des 23. November, der Magistrorum Theologiae ebenfalls den 23. November, der Rotulus der Facultatis Artium wurde auf den 27. November datiert, der Rotulus der Magister der Medizin auf den 26. Ein Rotulus der Universität Orléans auf den 24. Ein Rotulus der Universitas Medicorum aus Montpellier auf den 26. Und ein Rotulus der Magister aus Oxford auf den 24. Mit dem Eingang der Rotuli an der Kurie, sie sind alle in ein und demselben Registerband registriert worden, haben diese unterschiedlichen Daten nichts zu tun. Diese Rotuli sind ohnehin alle rückdatiert worden. Die Krönung Urbans V. erfolgte am 6. November 1362. Die gewährten Daten lauten auf den 23., 24., 26. und 27. November. Eine Reihe von Reformationis macht die Rückdatierung zur Gewissheit. Die Supplikanten machen nämlich die Angaben, die an dem Tage zutreffen, an dem sie sich in den Rotulus eintragen. Bei Rückdatierung auf frühere Daten gibt es oft Fehler, und um deren Verbesserung wird in den Reformationes gebeten, weil die Angabe für den Tag der päpstlichen Datierung noch nicht zutraf. Ein anderes Beispiel aus dem 10. Pontifikatsjahr Benedikts des 13. Rotuli der Universitäten Toulouse, Angers, Montpellier und Avignon tragen den Datierungsvermerk Pro Magistris in Theologia, Doctoribus in Jure, Pro Licentiatis in Jure et in Theologia, Pro Magistris in Theologia, Doctoribus in Jure, 19. Oktober. Pro Licentiatis in Jure et in Theologia, Baccalaris formatis in Theologia, Magistris in Medicina et Filiis Baronum, den 20. Oktober, Pro Magistris in Artibus, Baccalaris in Jure, et Nobilibus de Milite Genere, den 21. Oktober, Pro Omnibus Aliis, den 23. Oktober. Der Rotulus Magnus der Pariser Universität erhielt jedoch die Datierung des 18. Oktober. Hier wird nicht nur deutlich, dass die Petenten nach akademischem Grad, nach Fakultät und Herkunft gestaffelt werden, sondern auch die Universität, an der man studiert, kann zu gewissen Zeiten noch eine besondere Rolle spielen. Diese gestaffelten Datierungen bei Krönungsrotuli wiederholt sich ständig. Von Martin V. ist aus Konstanz eine Anweisung erhalten, wie Bitten der verschiedenen Supplikanten zu datieren sind. Dieses Quellenmaterial ist deshalb hier so ausführlich ausgebreitet worden, weil es einen tiefen Einblick in das Leben der Universitäten gewährt. Viele der gestern aufgeworfenen Fragen klangen wieder an, fanden teilweise Beantwortung. Anzahl der Studenten an einer Universität, Studiendauer, damit aber auch der wirtschaftliche Faktor für die Universitätsstadt, Kriterien für die Zugehörigkeit zu einer Natio, unterschiedliche Wertung und Gewichtung der Fakultäten und auch Universitäten. Beachtenswert scheint mir aber auch zu sein, dass unsere ganzen Schlüsse, die wir aus diesen Quellen ziehen, meist unabhängig sind von dem in den Suppliken ausgesprochenen Anliegen, nämlich der Verleihung von Benefizien bzw. der Anwartschaft auf solche. Ob diese Verleihung tatsächlich realisiert, ob die Anwartschaften Erfolg oder dem Einzelnen und dem einzelnen Universitätsangehörigen dadurch geholfen werden konnte, das bleibt in den meisten Fällen völlig unbekannt. Dennoch sind diesen Suppliken äußerst wertvolle Angaben zu entnehmen. Viel ist für die einzelnen Universitäten zu entnehmen, einiges aber auch über die Beziehung der Päpste zu den Universitäten und ihren Angehörigen. Ein zweites Beispiel. Von der Supplik zur päpstlichen Gründungsurkunde. Die päpstlichen Universitätsgründungsurkunden, die ja in sehr großer Zahl überliefert sind, gehen nicht auf ein päpstliches Motto proprio zurück, sondern sind von den Landesfürsten oder Städten, welche eine Universitätsgründung beabsichtigten, beim Papst erbeten worden, und zwar mittels einer an ihn gerichteten Supplik. Derartige Suppliken, und sei es auch nur in der Abschrift im Supplikenregister, sind leider nicht sehr häufig überliefert. Ihr Wert und ihre Bedeutung wurden ja in dem Augenblick gegenstandslos, in dem eine Gründungsurkunde vorlag. Für den Historiker ist ihre Kenntnis dennoch von nicht unerheblichem Interesse, dadurch sie der Gründungsvorgang deutlicher erkennbar wird. Die mir bekannten Suppliken zur Errichtung einer Universität für Krakau 1363, Orange 1379, St. André in Schottland 1413, für eine Universität in Dänemark 1419, für Bordeaux 1439, Freiburg im Breisgau 1455, Greifswald ebenfalls im Jahre 1455, Pforzheim 1459, Bourges 1464, Saragossa 1474, Mainz aus den Jahren 1467 und 1476, Regensburg 1487 und Aberdeen 1495, genügen aber, um recht verschiedenartige Gründungsvorgänge festzustellen. Bei Pforzheim und Regensburg sowie bei Mainz im Jahre 1467 gelangte das Verfahren über die durch den Papst genehmigte Supplik gar nicht hinaus. Bei den anderen schälen sich zwei Gruppen heraus, von denen eine hier näher behandelt werden soll. Im kurialen Geschäftsgang verhält es sich normalerweise so, dass das Datum der vom Papst genehmigten Supplik auch das Datum ist, unter dem die zugehörige Bulle ausgestellt wird. Überprüft man die Suppliken zur Errichtung einer Universität und die Gründungsurkunden daraufhin, so stellt man fest, dass die beiden Daten öfters nicht übereinstimmen. Zum Beispiel, die Supplik für Krakau datiert vom 6. April 1363, die Gründungsurkunde vom 1. September 1364. Die Supplik für Bordeaux datiert vom 30. April 1439, die Gründungsurkunde vom 7. Juni 1441. Die Supplik für Greifswald, datiert vom 31. Juli 1455, die Gründungsurkunde vom 29. Mai 1456. Was führt nun zu diesem großen Zeitspannen von 10 bis 25 Monaten zwischen der Genehmigung der Supplik und der Ausstellung der Gründungsurkunde? Finanzielle Probleme, wie wir sie ja kennen, wenn Bullen in der Camera Apostolica ausgelöst werden müssen, sind es nicht. Es ist vielmehr ein Informativprozess, der durch die genehmigte Supplik in Gang gesetzt und durch die Ausstellung der Gründungsurkunde beendet wird. Im Jahre 1455-56 sind die einzelnen Etappen dieses Vorganges, der zur Gründung von Greifswald führt, sehr gut zu beobachten. Die Supplik des Herzogs Wratislaw IX. Von Pommern wurde am 31. Juli 1455 vom Papst Kalix III. Genehmigt. Durch eine Bulle, die das Datum desselben Tages trägt, 31. Juli 1455, schreibt Kalix III. Dem Bischof von Brandenburg, nicht etwa dem Bischof von Cammin, in dessen Diözese Greifswald liegt, dass der Herzog in Greifswald ein Studium Generale errichten und mit den notwendigen Mitteln ausstatten wolle. Da er, der Papst, keine genaue Kenntnis des Ortes und der dortigen Möglichkeiten habe, möge der Bischof von Brandenburg ihm darüber Bericht erstatten. Der Bischof von Brandenburg zieht nun seinerseits wieder Berichte über Greifswald ein, und zwar bei verschiedenen Äbten pommerscher Klöster, die ihm am 14. Dezember 1455 von Greifswald aus bezeugen, dass sich die Stadt zur Errichtung eines Studium Generale eigne, der Herzog die erforderlichen Mittel bereitstelle und sie selber, die Äbte, zum Unterhalt einer theologischen Fakultät durch Bereitstellung kirchlicher Benefizien für die akademischen Lehrer beitragen wollen. Einen Tag später, am 15. Dezember, bestellt der Herzog zwei Domherren, einen von Lebus und einen von Würzburg, zu Prokuratoren beim Bischof von Brandenburg in eben diesen Universitätsgründungsangelegenheiten. Am selben Tag tut der Herzog seine Universitätsgründungsabsicht öffentlich kund und legt dar, wie das Studium Generale dotiert und unterhalten werden soll. Ebenso gibt der Rat der Stadt Greifswald an diesem Tag sein Einverständnis bekannt. Am 29. Dezember 1455 schreibt Bischof Henning von Cammin an den Bischof von Brandenburg, dass Greifswald zur Errichtung einer Universität geeignet sei, und er schickt auch noch einen seiner Domherren zur Erklärung näherer Einzelheiten an den Brandenburger Bischof. Am 11. Februar 1456 stellt der Herzog allen zukünftigen Studenten in Greifswald einen Geleitsbrief aus. In Rom selber waren die günstig über die Errichtung lautenden Briefe inzwischen eingetroffen und an der Kurie geprüft worden. Das berichtet der eigens an die Kurie gesandte Vizedominus der Camminer Kirche. Nachdem ein Kurienprälat dem Papst Bericht erstattet hatte, stimmte dieser nun der Gründung zu. Die Urkunde trägt das Datum vom 29. Mai 1456. Nun musste die Urkunde noch ausgelöst werden, was am 16. Juni 1456 noch nicht geschehen war. Doch nach öffentlicher Verlesung am 21. September 1456 der Gründungsurkunde durch den Bischof Henning von Cammin war der Gründungsprozess dann abgeschlossen. Er erstreckte sich über eine Zeitspanne von 14 Monaten. Die Darstellung, die detaillierte Darstellung dieses Gründungsvorganges erfolgte deshalb, weil auch von einigen anderen Universitätsgründungsvorgängen einzelne Nachrichten eines solchen Prozesses überliefert sind, so zum Beispiel im Gründungsvorgang von Wien, Rostock und Freiburg. Auch wird deutlich, dass man bei Recherchen in Archiven weit vor dem Datum der Gründungsurkunde ansetzen muss, um den genannten Gründungsvorgang aufzuklären. Ebenso sollte nicht übersehen werden, dass die Päpste auf eine Bitte um eine Universitätsgründungsurkunde häufig ein lebhaftes Interesse an der Ausführung des Planes, an der soliden Ausführung des Planes bekundeten und nicht nur rein formal reagierten, wobei die Gründungsbulle dann das Datum der genehmigten Supplik trägt. Ob in diesen zuletzt genannten Fällen alle notwendigen Unterlagen an der Kurie zusammen mit der Supplik vorgelegt wurden, ist nicht immer einwandfrei festzustellen und zu entscheiden. Für den zweiten Gründungsansatz in Mainz durch Erzbischof Dieter von Isenburg möchte ich es vermuten, dass es oftmals sicher nicht geschah, beziehungsweise in einer dem Papst nicht zufriedenstellenden Weise, ist aus den misslungenen Gründungsvorhaben in Pforzheim und Regensburg und an anderen Orten wohl zu schließen. Nur wenn derartige Vorgänge im Detail bekannt sind und man könnte derartige Untersuchungen fortsetzen, nämlich die verschiedenartigen Rechte und Privilegien studieren, welche die Universitäten nach Abschluss des Gründungsvorganges erhalten, nur dann wird es möglich sein, tatsächlich vergleichende Universitätsgeschichte auch mit Hilfe der päpstlichen Briefe und Urkunden zu betreiben. Allerdings darf dann auch der Textvergleich nicht fehlen. Erst wenn das in der betreffenden Zeit gängige Formular bekannt ist, sind die Besonderheiten, die einer bestimmten Universität gewährt werden, zu erkennen. Bei diesen Andeutungen möchte ich es hier belassen. Drittens, die Frage nach dem Rang und dem Ansehen der spätmittelalterlichen Universitäten. Gestern wurde die Frage gestellt, ob es ein besonderes Prestige für einen Landesherrn war, eine eigene Landesuniversität zu besitzen und in welchem Umfang ein staatlicher Einfluss auf die Universitäten bestand. Ich möchte mich dieser Frage auch zu nähern versuchen, wiederum mit Hilfe päpstlicher Briefe. Aus vielen von den Universitäten an die Päpste eingesandten Suppliken und umgekehrt ebenso aus päpstlichen Bullen und Briefen erfahren wir, dass die Universitäten eigene Nunzii oder Ambassadores an den päpstlichen Hof sandten, um dort die Interessen der Universitäten zu vertreten. Derart benannte Vertreter gibt es am päpstlichen Hof natürlich eine ganze Menge. Kaiser, Könige, angesehene weltliche oder geistliche Fürsten, die großen Orden und bedeutenden Städte beginnen um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert in zunehmender Zahl an den päpstlichen Hof eigene Interessenträger zu versenden, ja, sogar ständig dort zu belassen. Bekannt sind die Prokuratoren des Deutschen Ordens, welche ja über die Vorgänge an der Kurie regelmäßig ihrem Hochmeister Bericht erstattet. Es handelt sich also hier um einen diplomatischen Verkehr. Sind unter diesem Aspekt auch die Universitäten in die Beziehungen zu den Päpsten einzuordnen? Ich meine ja. Und glaube, es bei der Beobachtung der päpstlichen Wahlanzeigen feststellen zu können. Die Geschichte der päpstlichen Wahlanzeigen ist bisher nur von Gutmann 1931 dargestellt worden. Doch der Beobachtungszeitraum dieser Arbeit endet mit dem Jahre 1371, ohne auch nur den geringsten Ausblick auf die Zeit des Schismas und auf das 15. Jahrhundert zu bieten. Gutmann stellte fest, dass die Zahl der Empfänger solcher Wahlanzeigen im 14. Jahrhundert rapide wächst, bis auf ca. 70. Weltliche und geistliche Große, denen ein gleichlautender Text über den Tod des Vorgängers und die von den Kardinälen erfolgte Wahl durch den neuen Papst mitgeteilt wurde. Die Zahl 70, die Gutmann feststellte, ist nicht sehr groß, wenn wir uns vor Augen halten, dass nach dem Provinziale allein die Zahl der Metropoliten, die derartige Anzeigen erhielten, die Erzbischöfe Griechenlands und Asiens nicht mit eingerechnet, schon 80 betrug. Die Schwierigkeit in dieser Frage, die Zahl der Empfänger und den Empfängerkreis genau festzustellen, liegt darin, dass die päpstlichen Wahlanzeigen nicht in den Kommunenregistern registriert wurden. Es handelt sich bei ihnen nämlich nicht um littere aperte, sondern um littere clause, welche der politischen Korrespondenz der Päpste zuzurechnen sind. Sie sind höchstens in päpstlichen Briefsammlungen überliefert, wie die Litere Secrete auch, nicht aber in stetig geführten Registern. Sie tragen auch keinerlei Registraturvermerk und sind nur in der Empfängerüberlieferung aufzusuchen. Wegen der Geringfügigkeit der Aussage sind derartige päpstliche Wahlanzeigen in den Empfängerarchiven oft gar nicht sehr behütet worden. Die Form der Litera Clausa in dieser Angelegenheit der Wahlanzeige ist eine Höflichkeitsform des diplomatischen Verkehrs. Wahlanzeigen versandten aber nicht nur die neu gewählten Päpste, sondern auch die Kardinäle teilten ihre Wahl in eigenen Schreiben ebenfalls in der Form einer Litera Clausa mit. Archivalien des Kardinalskollegs sind im Vatikanischen Archiv nur in bescheidenem Umfang überliefert. Über die Wahlanzeigen der Kardinäle sagen sie nichts aus. Auch sie sind nur aus der Empfängerüberlieferung bekannt. Durch das Studium einschlägiger Universitätsurkundenbücher und den Besuch einer Reihe von Archiven konnte ich Folgendes feststellen. Und zwar bei den Universitäten Paris, Köln, Wien, Heidelberg, Erfurt, Orléans, Leipzig, Caen, Greifswald, Freiburg-Breisgau, Krakau, Avignon, Valence. Nämlich, seit der Wahl Benedikts des 13. 1394 versenden die Päpste und seit der Wahl Gregors des 12. 1406 auch die Kardinäle Wahlanzeigen an die Universitäten des Abendlandes. Auch die Päpste in Zeiten des Schismas, so Johannes der 23. 1410 und Felix der 5. 1440 taten es. Empfänger waren nicht nur, wie wir sahen, die berühmten alten Universitäten, sondern auch ganz junge Gründungen. Caen in der Normandie gelegen, welches von Eugen dem 4. am 30. Mai 1437 eine Gründungsurkunde erhielt, zählt zu den Adressaten der Wahlanzeige Nikolaus des 5. und Pius der 2. lässt 1458 eine solche an die 1456 gegründete Universität Greifswald senden. Die Wahlanzeigen wurden, das geht aus den Ausgabenregistern der päpstlichen Kammer hervor, von angesehenen Kurialen, den Empfängern, den Königen, Erzbischöfen, souveränen Fürsten, den Reichsstädten und den Universitäten zugestellt. Diese Boten wurden feierlich empfangen und für die Überbringung der Nachricht entlohnt. An den Universitäten, das ist vielerorts aus den Universitätsakten deutlich, fand im Anschluss daran ein feierlicher Gottesdienst statt. Dann wurden die an den neuen Papst zu sendenden Rotuli, in die man sich bei einer Prozession in festgelegter Reihenfolge einschrieb, ausgelegt. Zusammen mit einem Glückwunschschreiben an den neuen Papst wurden diese Rotuli der Kurie zugesandt, meist auch durch eigene Boten. Bei der Verschiedenheit des Empfängerkreises derartiger Wahlanzeigen, weltliche, geistliche und Universitäten, werden auch der Text der Wahlanzeigen je nach Empfänger modifiziert. Bei der schon früher üblichen Bitte des Papstes, ihn nach Übernahme seines hohen Amtes zu unterstützen, appelliert er bei den Fürsten an die Machtfülle, bei den Universitäten an die Wissensfülle, die ihnen zu Gebote steht. Diese Beobachtungen zeigen, dass die Universitäten um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert im Bereich der politisch-diplomatischen Ebene in die Zone der politisch selbstständigen Kräfte aufgestiegen sind. Es scheint mir beachtenswert, dass dies am Vorabend der Konzilsepoche geschah und nicht eine Folge derselben darstellt. Es war meine Absicht, mit Hilfe verschiedenartiger päpstlicher Urkunden und Briefe an einigen Beispielen aufzuzeigen, welche unterschiedlichen Fragen der Universitätsgeschichte dieses noch viel zu wenig konsultierte Material dienen kann, und ich hoffe, von Ihnen in der Diskussion noch viele Anregungen zu erhalten. Ci ha dato un quadro di un estremo interesse e di grande impegno per quello che è il rapporto tra materiale esistente nei registri vaticani e le deduzioni e le indicazioni che possiamo ricavare a proposito della vita, della attività e soprattutto della fondazione delle università. Mi pare che la parte iniziale, quella nella quale il dottor Wiener ci ha indicato la serie dei registri vaticani, avignonesi, registri duplicationum, lateranensia, siano come le basi sulle quali egli ha lavorato per il ricchissimo materiale di cui egli ci ha potuto fare regalo. È una fitta corrispondenza che riguarda fondazioni di numerose università, con indicazioni che vengono dai libri taxarum, con indicazioni che mostrano la vivacità dei rapporti fra curia ed università. Il dottor Diener ci ha fatto notare che naturalmente già questo materiale era stato in qualche modo conosciuto e ha fatto il nome di eruditi come l'Alessandro Rainaldi, il Felice Castellori e soprattutto il Garampi con il suo ben noto, almeno per chi lavora all'Archivio Vaticano, per il suo ben noto schedario. Eruditi che hanno avuto la loro importanza anche perché una parte di questo materiale, se ho ben capito, circa la metà, di questo materiale è andato perduto nei trasferimenti dei registri vaticani, dei registri dell'Archivio Vaticano da Roma a Parigi e viceversa. La ricchezza del materiale contenuto in questi registri tocca gli aspetti più vari e diversi dell'università: cattedre, conferimento di benefici, liberazione di un collegio da obblighi, mandati, licenze, dispense. E naturalmente sono le premesse per i dati che egli via via indicherà. In particolare, il dottor Diner ha posto in rilievo l'importanza delle suppliche, una delle serie, mi sia permessa una osservazione personale, di cui dobbiamo essere più grati per l'esplorazione che il dottor Diner ha fatto, per chi, come a me, è capitato di doverci lavorare sopra, e vi posso assicurare che sono tutt'altro che di facile e di agevole consultazione. I risultati che il dottor Diner ci ha dato e che io vi potrò indicare solo nei dati sommari, perché la massa dei dati offertici non sono stenografo purtroppo e non ho potuto indicarla tutta, la vedremo poi, io mi auguro, in una relazione scritta, perché mi scusi se io do un giudizio piuttosto che soltanto riferire, perché è venuto fuori, ve ne sarete accorti dai nomi delle università che di volta in volta apparivano, sono di una ricchezza e di un interesse eccezionale. Egli ci osserva che delle indicazioni cominciano con Giovanni XXII, con Clemente VI, e che le suppliche si rivolgono alle per i problemi delle diverse dei gradi accademici, magistri e doctores, e queste suppliche che vanno, per quanto ci riguardano e per l'esame che ne ha dato il dottor Diner, soprattutto per i secoli XIV, XV e XVI, riguardano i luoghi più diversi e in relazione ai luoghi e ai tempi hanno naturalmente caratteristiche ed aspetti diversi. Per esempio, per quello che riguarda la fondazione delle università, abbiamo le indicazioni relative alle fondazioni degli studi generali. Guardate, può darsi che qualche nome non sia riuscito a scriverlo e me ne scuso presso il dottor Diner. Riguardano gli studi generali di Angers, Oxford, Orléans, Toulouse, Avignon, Roma, Lerida e Avignon. Guardate, solo alcune. Pare che un paio debba averle lasciate da parte. E naturalmente una parte di queste da queste suppliche noi ricaviamo degli elementi che riguardano tutti i gradi della vita di una università. Per le suppliche riguardanti Angers, naturalmente abbiamo delle indicazioni che riguardano i dottori, i licenziati, i baccalari e i seculares, ma non ogni università offre dei rotoli di suppliche che riguardano lo stesso argomento. Avete sentito quelle riguardanti il rotolo di Angers, per i rotoli di Parigi vi sono elementi che riguardano per esempio le naciones, per quanto riguarda invece Tolosa, noi abbiamo i problemi relativi ai licenziati in legibus e in artibus, ai baccalari e quindi indicazioni relative agli anni di studio, gli scolari di diritto canonico 7 anni, di diritto civile 8 anni, di diritto civile 7, per i baccalari non abbiamo indicazioni e sono di grande aiuto soprattutto quando nelle università non abbiamo le matricole corrispondenti. Una gran parte di queste suppliche riguarda la concessione di benefici e, se ho ben capito i dati numerici, si va al di là di migliaia di indicazioni. Il dottor Diner me lo conferma, quindi voi da tutto questo potete capire la importanza dei dati messi a nostra disposizione. indicazioni ci vengono, per esempio, è vero, tanto per dare delle indicazioni, dal Rotulus Decretorum, del Secretorum di Urbano V, che per il 1362 riguarda Orléans, riguarda Montpellier, Università di Medicina e l'Università di Oxford. Altri rotoli noi abbiamo per il decimo anno di Benedetto XVI e riguardano l'Università di Toulouse, Angers, Montpellier, Avignon, i maestri in teologia, i licenziati in teologia, in iure, e in tutti questi rotoli vi sono dei raggruppamenti secondo le richieste, secondo le università. E da tutto questo materiale, ripeto, io ho cercato di riunire quel che è stato possibile, ma la ricchezza dei dati offerti in parte non è passata nei miei appunti, non è riuscita a passare nei miei appunti, ma da questo ricchissimo materiale il dottor Dina giustamente ci rende avvertiti del fatto che ci consentono di dare uno sguardo approfondito alla vita delle università nei loro vari aspetti, dalle indicazioni relative ai vari individui o ai vari gruppi alla sistemazione delle naziones. Un certo numero di dati riguardava per esempio la concessione dei benefici, anche se noi non sappiamo fino a che punto questa concessione dei benefici ricevesse poi effettiva applicazione in loco. Naturalmente gli aspetti che hanno un interesse rilevante sono quelle relative alle relazioni dei papi con le università, specialmente per la fondazione delle università. E noi abbiamo indicazioni relative alle, io vi do i nomi, non sono riusciti a fermare le date, di Cracovia, Orange, St. Andrew, la famosa università di Scozia, un'università danese, non sono riuscito a chiapparne un nome. Come c'è il nome? Ah, è senza nome. Allora. Vabbè. L'università di Danimarca, Bordeaux, Freiburg, Pforzheim, Bourges, Saragozza, Magonza, Mainz, Regensburg, Ratisbona, Aberdeen. Basta, insomma, sentite, vero, la massa delle indicazioni. Da questa ricchezza di esempi il dottor Diner ha considerato per esempio il problema relativo a Cracovia, Krakow e Bordeaux e ci ha posto in rilievo il fatto che c'è uno scarto tra la supplica, diciamo così, e la bolla relativa alla fondazione. Questo scarto quali ragioni e quali fondamenti ha? Non sembra una difficoltà di natura finanziaria, ma piuttosto quello che il dottor Diner ha chiamato una necessità di information process, vale a dire una specie di inchiesta relativa relativa alle condizioni e alle possibilità della fondazione stessa dell'università. Abbiamo avuto un esempio che direi di un interesse straordinario, e mi dispiace di non poterne dare tutte le indicazioni, quella relativa alla fondazione dell'Università di Greifswald nel Brandeburgo, dove noi abbiamo un certo scarto, se ho ben capito, di 15 mesi, nei quali naturalmente c'è un intenso sviluppo di trattative in cui interviene il signore del Brandeburgo, in cui interviene il vescovo e in cui naturalmente sono interessate tutta una serie di autorità ecclesiastiche laiche che vogliono, diciamo così, spingere per la fondazione dell'università con una serie di trattative che si chiudono soltanto, se ho bene inteso, il 21 settembre del 1456. Analoghe indicazioni, analoghi processi informativi abbiamo per Vienna, Rostock e Freiburg. Questo significa che l'interesse del Papa alle università e all'andamento relativo alla formazione dell'università erano estremamente vivi, soprattutto quanto riguardava le condizioni se un'università avesse o non le caratteristiche per sussistere, se cioè vi erano le condizioni generali che rendessero possibile la fondazione di una università. Naturalmente è stato uno dei punti importanti di questa relazione il rapporto e l'attività delle potenze politiche, dello Stato, tra virgolette, direi io, a proposito della fondazione di questa università. Ci è stato ricordato che per le università tedesche gli ambasciatori vanno e vengono, intervengono imperatori e re, e nel corso del tempo, passando dal XIV al XV secolo, sono sempre più presenti e influenti. Ne manca l'intervento per la Germania dell'ordine teutonico. D'altra parte, il Papa non manca di far conoscere a queste università alcuni degli eventi importanti della Curia, come le elezioni papali e, se ho ben capito, anche le elezioni di cardinali. Cardinale Valanza. I cardinali mandano l'indicazione della elezione papale. Della elezione papale. Questa indicazione viene mandata non solo alle università importanti, ma anche a quelle di minor rilievo, e da parte delle università vengono poi compiuti vari gesti, diremmo noi, di omaggio e di riguardo verso il nuovo pontefice, o per mezzo di comunicazioni, scritte, o in taluni casi per mezzo di ambasciatori. Tutto questo indica la presenza, l'incidenza del Papa, dei Papi e della Curia papale per quello che riguarda la vita delle università e, d'altra parte, la stretta relazione tra le università ed il papato. Ci troviamo cioè di fronte ad una serie di indicazioni che con estrema puntualità ed interesse ci mostrano queste relazioni strettissime tra papato e mondo delle università. Naturalmente il dottor Diner ha concluso dicendo che egli ha offerto degli esempi, egli ha offerto delle indicazioni per la discussione e che si attende di poter dare altri particolari ed altri elementi di orientazione nella discussione che noi tra poco cominceremo. Mi scuso di non aver potuto dire tutto, ma la massa dei suoi dati era preoccupante per chi doveva trascrivere. Ma mi pare di aver detto l'essenziale, spero almeno di aver detto l'essenziale. Ecco. Vielen Dank, Sally. Dass es sicher gut sein wird, die Diskussion zu eröffnen mit zwei, drei sozusagen Vorfragen an Herrn Diener, die Dinge betreffen, welche diejenigen von Ihnen, die noch nicht im Vatikanischen Archiv gearbeitet haben, sonst sicher fragen würden. Und ich bitte Herrn Manzelli, dass er diese Fragen an Herrn Diener richtet, denn erst wenn sozusagen der quellenmäßige Ausgangspunkt von Herrn Dieners Referat noch etwas deutlicher geworden ist, wird es nützlich sein, dann in Einzelfragen und Antworten einzutreten. Col professor Elze abbiamo pensato di cominciare, di introdurre la discussione con alcuni problemi, con alcune domande di carattere generale che aiutino alla comprensione e alla valutazione del materiale di fonti di cui si è servito il dottor Dinard. È probabile che qualcuno di voi abbia già lavorato nell'Archivio Vaticano, ma ritengo che sia sempre opportuno, come diciamo noi italiani, rinfrescare la memoria per quello che riguardano taluni problemi di carattere generale. Ed io pregherei il dottor Diner, se non le dispiace, di prima di tutto ricordare la impostazione e il valore di una supplica. Più di uno non so se abbia esattamente chiaro cosa sia una supplica. E poi il problema che lei ci ha presentato e che è molto importante, delle lettere aperte, delle lettere clause, delle lettere segrete, e poi, se non ha difficoltà, se non ha problemi, di chiarirci il passaggio alla Gründungsurkunde, alla bolla di fondazione. An den Papst eingereichte Suppliken wurden im Regelfall natürlich bei dem Petenten an seinem Heimatort entworfen, in den Grundzügen, was erbeten werden sollte. Wir kennen es also als besonders deutlich in der Gründungsgeschichte von Basel. Da sind uns die Vorverhandlungen aus dem Rat schon bekannt, was man in Rom alles vortragen wollte, und man kennt die Personen, die nach Rom geschickt wurden, und kennt auch sozusagen den, sagen wir mal, die Kladde, die Minute, die er mitbekommen hat, denn in Rom war es nun notwendig, diese Anliegen auch in eine der Kurie gemäße Form zu bringen. Und diese Suppliken, erstaunlich ist, dass es verhältnismäßig wenige Formularien gibt für Suppliken, die noch erhalten sind. Formelbücher sind meistens von den auszustellenden Bullen erhalten, nur sehr wenige, für die an der Kurie in auszustellenden Suppliken in der richtigen Form. Die erhaltenen Suppliken, die wir haben, sind kleine, verhältnismäßig kleine Zettel auf Papier. Es wird darin der Papst angesprochen, Beatissimi Pater, und dann das Anliegen vorgetragen. Derartige Suppliken wurden von Referendaren praktisch eingesammelt und von diesen tagtäglich dem Papst zur Genehmigung vorgelegt. Insofern sind eigentlich die Supplikenregister auch eine ganz vorzügliche Quelle, auch das Itinerar der Päpste festzustellen. Und es ist nicht wie es gibt ja festgelegte Tage, an denen überhaupt Konsistorien nur stattfinden können, dreimal in der Woche. Es gibt auch für die anderen kurialen Behörden festgesetzte Tage und Dienststunden. Bei den Suppliken, die der Papst abzeichnet, scheint das nicht der Fall zu sein. über Wochen es kontinuierlich zu verfolgen, dass der Papst tagtäglich Suppliken genehmigte, auch auf Reisen. Das ist ganz deutlich zu sehen. Zu dem Personal, was dann noch dazugehörte, außer dem Referendar, der das vorlegte, gehört dann noch der Datar in einer eigenen Datierungszeile, trägt er das Datum ein. Und nicht zu vergessen, im Regelfall zeichnet der Papst selber die Supplik ab. Wir haben also in einer Originalsupplik sozusagen ein Autograf des Papstes. Er zeichnet ab Fiat und dann den Anfangsbuchstaben seines Taufnamens. Dann geschieht es noch, dass auf der Supplik nun eine besondere Form der Ausfertigung, die in der Bulle berücksichtigt werden sollen, sogenannte Klauseln Aufnahme finden. Und auf den Suppliken, die uns erhalten sind, befindet sich dann auf der Rückseite der Registrierungsvermerk. Die Suppliken werden dann alle in Supplikenregister eingetragen. Die Datierung erfolgt nach Pontifikatsjahren und die Register sind in der Regel auch nach Pontifikatsjahren geordnet. Ich sage in der Regel, denn es kommt natürlich vor, dass auch in einem Registerband, der vornehmlich Material aus dem vierten Jahr enthält, ein oder zwei Urkunden aus älterer Zeit sind. Es kann aber auch vorkommen, dass nun mal eine überraschenderweise eine jüngere Urkunde dort noch eingetragen wird. Denn einfach aus Platzersparnisgründen, wenn die Lage noch nicht vollgeschrieben war und auf der letzten Seite war also noch eine halbe Seite frei, dann findet man plötzlich an solch einer Stelle eine verhältnismäßig kurze Supplik aus jüngerer Zeit. Die Supplikenregister, in die nun diese Suppliken eingetragen wurden, tragen an der Seite im Marginal den Namen des Referendars, durch den die Supplik vorgetragen worden war, und ebenfalls im Marginal einen kurzen, ganz kurzen Hinweis auf den Inhalt. Meinetwegen De Erectione Studi Generali oder also irgendwelche ganz kurzen Angaben nur. Und abgekürzt befindet sich der erste Buchstabe der Diözese, in dem die Angelegenheit spielt. Das sind also für jemand, der sucht, die wenigen Anhaltspunkte, wenn also nun Bände nicht kontinuierlich durchgelesen werden, wie man vielleicht einen bestimmten Vorgang greifen kann. Einmal nur innerhalb der Pontifikatsjahre. Da ist es so, dass die Zahl der Bände pro Pontifikatsjahr sehr unterschiedlich ist. Es kommt natürlich darauf an, wie dicht diese Blätter beschrieben sind. Also zur Zeit Martins des Fünften, da kommen also pro Pontifikatsjahr ungefähr, sind heute noch erhalten, 10, 12 Bände pro Pontifikatsjahr. Ich möchte aber auch da meinen, es ist nur noch die Hälfte des ehemaligen Bestandes. Denn es gab noch eine Unterteilung. Es gab Suppliken, die per Fiat genehmigt waren. Es gab Suppliken, die per Concessum genehmigt wurden. Und es gab eben Supplikenregisterbände, die de expectativis nur diese Anwartschaften enthielten. Und letztere müssen vorhanden gewesen sein, wie aus Vermerken in, wie ich es erwähnt hatte, in anderen Suppliken hervorgeht. Einige wenige sind auch noch erhalten. So haben wir aus der Mitte des 15. Jahrhunderts auch noch einen Rotulus der Universität Löwen, der dann plötzlich uns 111 Studenten und Magister der Universität Löwen nennt. Auch aus der Regierungszeit Pauls des Zweiten gibt es noch solche Bände der Expectativis. Im Großen und Ganzen ist dieses Material aber wohl irgendeinmal mutwillig. In voller Absicht hat man es abgestoßen. Das ist auch an den Kanzleiregistern zu sehen, und zwar aus Vermerken, die eben die Anfang des 17. Jahrhunderts bei der Einrichtung des päpstlichen Archivs von den damaligen Archivaren gemacht worden sind. Die haben Aufzeichnungen darüber gemacht, was haben sie vorgefunden. Und man kann ziemlich genau sehen, dass dieses Material, was nur derartige Anwartschaften enthielt, in Bausch und Bogen, also es fehlt einfach, und es ist dazu geschrieben worden von denen auch, dass es nicht vorhanden ist. Es hatte auch insofern keinen Wert mehr, weil es ja keinen juristischen Rückbezug gab in Streitfällen. Cosa meglio che traduca. Per, das also jetzt nur über Suppliken, ja? Bitte? Ja. Das war klar. Noi, il dottor Diner ci ha dato una sintesi, direi, estremamente interessante e utile per quello che riguarda le suppliche. Le suppliche contengono richieste rivolte al Papa. E come ci ha detto il dottor Diner, per esempio riguardando Basilea, noi sappiamo che la supplica è stata preceduta da tutta una serie di atti, come mandare degli ambasciatori a Roma, portare una minuta. Questa minuta è stata messa in forma per essere poi rivolta al Papa. Ma che cos'era poi una supplica? Era un foglio neanche grandissimo, di carta in cui si metteva il dato di chi chiedeva, che cosa chiedeva, e in maniera da presentarlo nel modo più esatto, sintetico e rapido. Non ci sono rimasti molti formulari o molte formule per le suppliche. Quello che noi sappiamo è che poi queste suppliche venivano raccolte dai referendari e presentate al Papa per l'approvazione. Suppliche importanti, anche perché quando il Papa si muove sono preziose per poter seguire, diciamo così, ora per ora e giorno per giorno l'itinerario del Papa stesso. Il referendario consegnava la lettera al Papa e normalmente era lui che se ne interessava, insieme con il datar. Il Papa stesso prendeva queste suppliche e le firmava. Un fatto interessante che il dottor Diner ci ha sottolineato è che il Papa di regola firma personalmente e che la firma e che viene firmato con l'iniziale del suo nome di battesimo, del suo nome personale, che è un fatto diciamo così, a suo modo singolare. Accanto all'approvazione ci potevano essere, secondo naturalmente i casi, delle clausole o dei dati relativi al modo di approvazione stessa. Sul verso della supplica c'erano le indicazioni relative alla registrazione, con una datazione che si riferiva agli anni del pontificato. In questi registri delle suppliche normalmente venivano raccolte le suppliche di anno in anno, ma il dottor Dina ha ricordato che qualche volta abbiamo delle suppliche precedenti quell'anno, qualche volta delle suppliche addirittura di anni successivi, e ci ha chiarito la ragione. Delle volte nel foglio rimanevano, a cui veniva unita la supplica, rimaneva dello spazio vuoto dove si poteva inserire, diciamo così, la supplica di un tempo precedente o seguente. Naturalmente la cosa interessante è che al margine delle suppliche ci sono degli elementi che aiutavano chi ne aveva bisogno poi di consultarle o di servirsene nel identificare di che si trattava. A margine c'è il nome del referendario, una indicazione estremamente sommaria del contenuto e la indicazione della lettera, della prima lettera della diocesi, in modo da avere l'indicazione del referendario, cioè di chi aveva presentato la supplica al Papa, di che cosa si trattava e di che luogo si trattava. Vi era poi una datazione che veniva stabilita secondo gli anni del pontificato e c'è stato dato l'esempio del Papa Martino V, per cui noi abbiamo un 10-12 volumi di suppliche e che sono all'incirca la metà di quelle che a suo tempo furono stabilite. Direi che questo è un po' l'essenziale. Grazie. Aufgrund der genehmigten Supplik wurden dann die Bullen ausgefertigt. Und zwar im 14. Jahrhundert in der Regel durch die Kanzlei. Im 15. Jahrhundert gibt es dann auch noch die Möglichkeit, dass per Kameram oder durch Sekretäre derartige Urkunden dann ausgefertigt werden. Diese Bullen, die auf Suppliken zurückgehen, werden alle in Form einer Littera Aperta hergestellt. Sie kennen das alle. Diese Bullen wurden registriert in Kanzleiregistern, und zwar werden sie geordnet nach dem sachlichen Inhalt. Während es eine inhaltliche Ordnung bei Supplikenregistern überhaupt nicht gibt und die unterschiedlichsten Dinge einander folgen, sind in den Kanzleiregistern Ordnungen festzustellen. Das geht los mit De Provisionibus Prelatorum, De Litteris Cardinalium, dann De Fructibus Percipiendis, De Regularibus, De Beneficiis Vacantibus, De Beneficiis Vacaturis, De Canonicatibus Vacantibus, De Canonicatibus Vacaturis, das ist also eine lange Spezialisierung, die dort vorgenommen wird und jeweils die Grundlage ist jeweils eine einzelne Lage. Die werden dann später, wenn genügend Lagen vollgeschrieben sind, werden sie also zusammengebunden. Bei den Materien, die also nun sehr häufig vorkommen, also de beneficiis vacantibus oder de beneficiis vacaturis, geben die zusammengebundenen Lagen oftmals für ein Pontificatia haben wir also zwei, drei, ja vier dicke Bände nur mit ein und derselben Materie enthalten, während bei denen, die weniger häufig vorkommen oder einfach bei denen die Texte weniger lang sind, sind es also Teile. Und der Registerband wird dann nach diesem Inhalt bezeichnet. Und zwar unten auf dem Schnitt, diese ganzen Bände haben also nicht gestanden, sondern gelegen, sodass man den Schnitt lesen konnte, da steht dann meinetwegen drauf, lieber Secundus, de beneficiis vacantibus ani tertii. Und es war also dadurch leicht einen Zugriff gegeben, dass man also irgendwelche Urkunden, die man suchte, wollte man so etwas wieder auffinden, musste man das Pontifikat ja wissen, man musste wissen, um welche Materie es sich handelte, dann konnte man diese Dinge auch wiederfinden. Denn zu diesen Kanzleiregistern sind gleichzeitig auch Rubrizellen angefertigt worden. Und nicht nur Rubrizellen, die den einzelnen Bänden vorgeheftet wurden, sondern man ging dazu über, eigene Rubrizellenbände eigens gebunden herzustellen. Die waren sozusagen der Handapparat in der Kanzlei, während das andere Material in der Registratur oder im Archiv verschwand. Diese Rubrizellen haben für jeden Registereintrag dann nur eine Zeile gebraucht. Da stand der Name, erst die Diözese, der Name des Begünstigten und dann ein kurzer Hinweis auf den Inhalt und die Foliozahl, die in dem Band zutraf. Auf diese Art und Weise hatte man einen sehr raschen Zugriff zu diesem Material und ohne diese Griffigkeit des Materials wären also nun erbetene Abänderungen, und ich hatte von diesen Reformationis gesprochen, nie möglich gewesen. Das sind also praktisch die Materialien, die in den avignonesischen Registern, das sind die, die von den Päpsten in Avignon begonnen wurden, die haben eigentlich diese Ordnung nach Materialien eingeführt, bekannt sind, dass, wenn ich später auch von Lateranregistern sprach, dann sind auch das Kanzleiregister, die von Urban dem VI. An begonnen worden. Es sind unter Urban dem VI. Nur ganz wenige Fragmente erhalten. Die große Serie setzt mit Bonifaz dem IX. an. Sie sind aber, sind zwar anderen Formats, aber in der Grundanlage ähnlich und angelegt wie die Registra Avignonensia. In Parenthese ist vielleicht hinzuzufügen, dass die avignonesischen Register in ihrer heutigen Gestalt, es sind völlig unförmige, große Bände, im frühen 18. Jahrhundert neu gebunden worden sind. Und da hat man nun furchtbar viel Zeug in diesen äußeren Einband mit hereingebunden, der mit den ursprünglichen Kanzlei-Inhalt überhaupt nichts zu tun hat. Wir finden also dort eingebunden Materialien von Kollektoren, wir finden eingebunden Dinge aus der Kammer, und das erschwert eigentlich einem Benutzer im Vatikanischen Archiv diesen Umgang mit diesen Registra Avignonensia. Dagegen sind die Lateranregister sehr viel übersichtlicher. Littere clause und littere secrete, hier handelt es sich um Materialien, die nicht auf eine Supplik eines Petenten zurückgehen, sondern Material sind, was praktisch auf den Willen des Papstes direkt zurückgeht. Es ist also darin enthalten die gesamte politische Korrespondenz, sei es nun in Form einer Littera Secreta, wobei merkwürdigerweise diese Littera Secreta der äußeren Form sowohl eine Littera Clausa als auch eine Littera Aperta sein kann. Bestimmte Dinge sind aber nur in Form der Littera Clausa ausgestellt worden. Sie alle kennen eine Littera Clausa. Es ist ein Pergament, was gefaltet wird und zwar 7-mal gefaltet, dann ist also jeweils ein Achtel Teil. Es wird also, das Ganze wird um ein Achtel verkleinert. Sie können nachzählen, wie oft das zu falten ist. Dann wird durch das Pergament, also an 8 Stellen, die Handschnur gezogen und die Bulle angehängt, auf der Rückseite die Adresse aufgeschrieben. Damit ist also der Inhalt praktisch den Überbringern und auch Unbefugten verborgen und nur der Empfänger erbricht derartige Urkunden. Oftmals ist diese Urkunden werden im Gegensatz zu den Littere, Aperte und zu den Dingen, die in den Kommunregistern registriert sind, die Littere Clausi und die Littere Secrete, die werden durch eigene, im Regelfall durch eigene Boten des Papstes überbracht. Für alles andere Material, was also auf Suppliken zurückführt, da ist also ja der Supplikant, der ist Interessent an dem gesamten Vorgang. Wie diese Dinge nun vom päpstlichen Hof wieder zurückkommen an den Interessenten oder an den Exekutor, dem diese Urkunde zugestellt wird, das ist nicht Sache des Papstes. Die Littere Clausi und die Littere Secrete aber stellen sozusagen die eigentliche, ja, wir würden sagen, Dienstpost der päpstlichen Kurie dar. La seconda parte della risposta del professor Diner riguarda il problema delle lettere aperte. Le lettere aperte, le bolle, le lettere aperte sono, diciamo così, registrate regolarmente nei registri, nei volumi di registri, e cioè, vengono anche raccolti in questi registri secondo la loro, come dire, secondo l'argomento di che le riguarda. Quindi alcune indicazioni, ovvero registri de beneficis vacantibus, de beneficis vacaturis, de regularibus, quindi i registri raccolgono secondo gli argomenti i testi che vengono poi spediti ai vari destinatari. E quando sono raccolte, a un certo momento hanno poi delle indicazioni che si riferiscono al loro contenuto. Liber tertius de beneficis vacantibus, liber secundus, liber quartus o quello che sia. Per potersi orientare nell'uso di questi registri venivano disposte delle rubrichette nelle quali venivano dati gli elementi essenziali per poter poi reperire nei registri i testi, le lettere che interessavano. per quello che riguarda le lettere clausole e le lettere segrete, erano non direttamente relative alle suppliche, in quanto venivano di regola non registrate e contenevano la corrispondenza politica del pontefice. Il professor Elze vi ha fatto vedere che cosa significa litera clausa, cioè lettera la quale in seguito ad una non sempre ben ideata sistemazione di pieghe e mediante una possibilità poi di chiusura con dei fori e degli spaghi e dei sigilli, era tale da poter essere aperta soltanto dal destinatario. Cioè la lettera passava dalle mani, diciamo così, del Papa a quelle del destinatario per il tramite di un messaggero diretto del Papa e naturalmente riguardava affari segreti o riguardava affari confidenziali. E il dottor Dinerac ha ricordato che nelle lettere clause, nelle lettere segrete, non c'è un riferimento diretto alla supplica, ma si riferisce alle circostanze che accompagnano dati e fatti che la supplica in qualche modo pone in rilievo. Come voi vi rendete conto, se mi permette una piccola conclusione, come voi vi rendete conto dalle indicazioni che ci dà il dottor Dinner, noi abbiamo la sensazione esatta adesso di quello che si svolge intorno ad una fondazione di università. Il documento, diciamo così, di fondazione è il momento conclusivo dunque di un lungo, abbiamo sentito mesi, alcuni casi abbiamo sentito 15 mesi, un anno e mezzo, un anno, due anni, cioè c'è tutto un periodo di intermedio tra la supplica e l'eventuale bolla di fondazione nella quale si svolge tutta un'intensa attività che possiamo chiamare nei termini moderni una intensa attività diplomatica, cioè, se mi è permesso un'ultima osservazione, guardando le prime università e guardando queste ultime università, noi ci accorgiamo che vi è una differenza notevole tra le prime e queste. Queste sono oggetto, ce l'ha detto il dottor Diner nella sua lezione in precedenza, vi è un lavorio, un travaglio diplomatico che fa di queste fondazioni dell'università un fatto più complesso e nello stesso tempo anche per le università più minori, abbiamo sentito il travaglio dell'università di Greifswald, però nel complesso estremamente vivo e interessante. Abbiamo cioè squarci di politica internazionale che si collegano alla fondazione dell'università. Io la ringrazio moltissimo anche a nome soprattutto di quanti per professione non si interessano di diplomatica, di questa, come dire, aggiunta diplomatica alla sua lezione, quale ci poteva venire dalla sua esperienza. Proprio la ringrazio di cuore. Allora. Vielen Dank. Jetzt sollten wir die Diskussion der Einzelheiten des Vortrags von Herrn Diener beginnen. Wer möchte etwas fragen? Chi vuol fare domande agli italiani? Ich habe Sie so verstanden zu haben, dass der Papst die Genehmigung für Regensburg verweigert hat. Und ich möchte dazu einiges sagen, was wohl auch unsere gestrige Diskussion über die wirtschaftliche Bedeutung einer Universitätsgründung von einem neuen Blickpunkt beleuchten wird. Es ist so, dass Regensburg bis 1486 eine Reichsstadt ist und 1686 wird Regensburg bayerische Landstadt. Und es ist so, dass offensichtlich als Tauschgeschäft, dass Regensburg bayerisch wird, der bayerische Herzog sich dafür einsetzt, dass Regensburg eine Universitätsstadt wird. Offensichtlich also doch bedeutende wirtschaftliche Erwägungen, auch auf Seiten der Stadt hinter diesem Plan eine Universität zu gründen, denn Regensburg ist eben während des 15. Jahrhunderts wirtschaftlich sehr stark zurückgegangen und war eine arme Stadt, sodass offensichtlich hier auch der Gedanke, durch die Universität wieder zur Blüte zu gelangen, mitgewirkt hat. Und der Plan, eine Universität zu gründen, ist eben dann wieder aufgegeben worden, da der Kaiser gegen das Bayerischwerden Regensburgs gekämpft hat. Und Regensburg ist eben 1492 wieder Reichsstadt geworden, sodass sich damit dieser Plan wohl auch erledigt hat. Und eventuell spielt hier auch mit, dass der Kaiser mit dem Papst in Verbindung getreten ist, um wohl in Rom diesen Plan jedenfalls zu untergraben. Von Regensburg ist ja die Originalsupplik erhalten und Weißtanner hat sie, also ich weiß nicht wann, veröffentlicht. Bei der Gründung von Regensburg, waren jetzt also einige Details natürlich neu, die Sie genannt haben, dass das also im Jahr vorher nun bayerisch wurde und nicht mehr Reichsstadt war und später wieder wurde, dass das also nur ein kurzes Intervall ist und genau in diesem Zeitraum dieser Gründungsversuch fällt, das war mir nicht gegenwärtig. Mir scheint aber, dass es Probleme wohl auch mitgespielt haben der Ausstattung dieser neuen Universität, die das sozusagen auf Anhieb nicht zum Gelingen brachten. Denn, wenn ich mich recht erinnere, wollte der bayerische Herzog zur Ausstattung dieser Universität zum Beispiel das gesamte Schottenkloster in Regensburg dieser neuen Universität inkorporieren. Und damit wird natürlich nun ein ganzes berühmtes und noch wirksames Kloster wird sozusagen seiner Existenz beraubt. Dass derartige Dinge der Ausstattung oder der Ausstattungspläne, der wirtschaftlichen Ausstattung einer Universität mit kirchlichen Benefizien, hier mit ganzen kirchlichen Institutionen, eine Rolle spielen, einen solchen Plan nicht weiter zu betreiben und erst nach neuen Möglichkeiten zu suchen, das ist häufiger vorgekommen und ich habe es in anderem Zusammenhang in Mainz aufzeigen können, wo schon ein erster Gründungsversuch 1467 vorlag und der scheiterte gerade an solchen an der wirtschaftlichen Ausstattung der Universität und Dieter von Isenburg hat dann fast 10 Jahre später das nochmal aufgegriffen und hat praktisch aus den Erfahrungen und gelernt, die 10 Jahre zuvor gemacht worden sind. Sì. Verrò assumendo un momento. Il problema che è stato discusso è stato il problema della fondazione della Università di Regensburg, di Ratisbona, e dei rapporti tra il Duca di Baviera, il Papa, l'Impero e le relazioni che hanno potuto, e soprattutto ai problemi economici che in qualche modo hanno potuto stabilire e portare alla fondazione di questa università. Il dottor Diner ha precisato, in relazione a quello che ci è stato detto, che nella fondazione di questa università ha avuto anche un suo ruolo, il fatto che ogni fondazione d'università comportava una sistemazione di problemi economici in relazione alla donazione di benefici e ad altri elementi che contribuivano alla realizzazione concreta dell'università stessa, con in più la possibilità per il Duca di impadronirsi di un edificio, era un monastero, se non ho capito, di un monastero, il che significava, è vero, eliminare un monastero di realtà ecclesiastica e di inserirlo nella vita stessa della città. Non so se ho capito bene. Aggiungerei una cosa: queste complicazioni politiche, economiche e ecclesiastiche hanno impedito la fondazione di tale università. Andrea Franchi ha un'altra domanda. Io volevo chiedere questo. Accanto alle bolle di fondazione esistono anche delle bolle di conferma di fondazione, cioè università fondate per volontà di un principe che eventualmente ricevono prima un diploma imperiale che attribuisce gli stessi privilegi che sono già attribuiti ad altre università imperiali, e poi successivamente ottiene anche una bolla di conferma papale che a sua volta attribuisce all'università i privilegi di università di fondazione pontificia. Io pensavo all'esempio che conosco meglio di Pavia, che naturalmente che ha prima un diploma, cioè la fondazione del Duca di Milano, il diploma imperiale, poi solamente a intervallo di più di 20 anni, dal 61 all'89, ottiene la bolla pontificia. So was ist also nicht nur in Pavia zu beobachten, sondern ich hatte Orange genannt, was 1379 eine Supplik an den Papst richtet. Und Orange hat schon über 20 Jahre früher von Karl IV. Eine kaiserliche Urkunde erhalten zur Gründung einer Universität. Das Merkwürdige ist nun, dass sowohl in der an den Papst gesandten Supplik als auch in der ausgestellten Bulle zwar auf das Bestehen eines Studium Generale in Orange schon hingewiesen wird, aber nicht deutlich gemacht wird, dass es also schon ein kaiserliches Privileg vorher hatte, was ihm ermöglichte, also gegründet zu werden und auch Jahrzehnte vorher schon zu funktionieren. Insofern ist es nicht ganz eine Konfirmatio, ja, sondern es hat noch den Anschein, als würde wieder hier durch eigenes Recht etwas Neues geschaffen. Es gibt aber, wenn Sie nach Konfirmationis fragen, dann gibt es auch von späteren Päpsten immer wieder Bestätigung der Gründungsurkunden und der Rechte, die Vorgänger, also auch Päpste, einer Universität verliehen haben. Der Bezug auf andere Gründer, der Bezug eines Papstes auf die Gründung durch einen Herrscher wird nicht vorgenommen in diesen päpstlichen Urkunden. Ebenso kommt es nicht vor, dass ein Papst einen früheren Gründungsversuch, und sei es auch wenn eine Bulle schon darüber ausgestellt wird, in einer späteren Gründungsurkunde wieder erwähnt. Das ist in dem Beispiel von Nantes. Das wurde zuerst 1423, erhielt es eine Urkunde von Martin V. Dann nochmals eine Urkunde von Nikolaus V. Immer noch nicht kam es zu einem Studium Generale, und erst unter Pius II. Erhält es eine Gründungsurkunde. Keine dieser Urkunden, sowohl Nikolaus V. als auch Pius II., enthält irgendwelche Hinweise auf die Vorgänger. la domanda che è stata posta da, per quello che riguarda la fondazione dell'Università di Pavia ha, da parte del dottor Tiner, reso possibile dei chiarimenti che mi sembrano di estremo interesse e che riguardano non solo noi italiani. Cioè, quando vi è una fondazione principesca, il documento papale che successivamente può confermarlo non è sempre o non indica tanto una nuova una bestietium, cioè una conferma, quanto piuttosto dà l'indicazione di una nuova creazione. E quindi sono stati portati due esempi, Orange e Nantes. Orange fondata da Carlo IV, che viene considerata dal Papa come nuova, e è stato poi portato a proposito di Nantes il caso di ben tre bolle, una di Martino V, una di Niccolò V e una di Pio II, che fondano l'università. Ebbene, nessuna di queste tre, se ho ben capito, fa riferimento alle precedenti. Cioè, da quel che sembra, vi è nel Papa la esigenza a considerare il suo atto come l'atto di una nuova fondazione. Chi altro? Gibt es ein prinzipielles Konkurrenz, weil es in Wirren und Sacerdotium sozusagen im Rahmen der Universität ein Streit, wird es prinzipiell diskutiert, erörtert, früher anders heißt, ob das eine Einflussnahme von Seiten des Kaisers zum Beispiel wäre, die Gründung, besteht ein Konkurrenzverhältnis? De facto besteht wohl ein Konkurrenzverhältnis. Ich wüsste aber nicht, dass es also irgendwo diskutiert wird, würde mich aber gerne belehren lassen, wenn ich das also erführe, dass irgendwo Leute sich darüber Gedanken gemacht haben, welche besonderen Rechte dem Kaiser, welche besonderen Rechte dem Papst dann zukommen bei diesem Gründungsvorgang, Herr Tietze. Ja, ich möchte nur sagen, dass das im 16. und 17. Jahrhundert zu einer unendlichen Diskussion führt in der deutschen reichsrechtlichen Literatur. Es gibt bergeweise solche Dissertationen und Abhandlungen über diese Frage der Rechte des Kaisers, wo allmählich die Rechte des Papstes völlig eliminiert werden. Das ist also das führt dazu, dass sozusagen nur noch der Kaiser als der eigentliche berechtigte Gründer von Universitäten mit allen damit verbundenen Rechten hingestellt wird. Das ist aber erst, wie gesagt, im 16. und 17. Jahrhundert. È stato posto un problema estremamente interessante che credo che dopo questo mio brevissimo resoconto sarà continuato, cioè che differenza ci sia tra bolla di fondazione papale o documento di fondazione imperiale, e se c'era poi concorrenza fra questi due poteri per quello che riguarda la fondazione dell'università. La risposta del dottor Diner, che io riassumo rapidamente, collegandomi anche a quanto ha detto il dottor Dicce, dice che di fatto una concorrenza c'era, e il dottor Dicce ha precisato che poi nel secolo XVII e XVIII vi è nella discussione per i diritti imperiali, vi è proprio tutta una discussione relativa al diritto dell'imperatore di fondare delle università nel tentativo di limitare, se ho ben capito, i diritti papali. Ecco. Quindi, ma l'imperatore però è sempre... potere anche l'imperatore. Ecco, adesso ci si aggiunge un altro elemento che a me pare estremamente interessante, cioè i diritti del Papa vengono limitati perché molta parte della Germania è riformata e quindi non ha più potere in terra di riforma. Bevor ich auf Ihre Frage, Fräulein Weiß, noch antworte, möchte ich aber hier noch weiter ausführen. Was Sie sagten, dass das natürlich im 16. Jahrhundert eingeschränkt wird, nach der Reformation, dafür vielleicht noch ein charakteristisches Beispiel. Die Marburger Universität verlangt vom Papst gar keine Gründungsbestätigung mehr, das wäre ja auch sehr merkwürdig, wenn Philipp von Hessen das noch täte. Ja, aber es gibt keinen. Augenblick. Ja. Und zwar, sehr, sehr interessant ist es zum Beispiel bei Königsberg. Königsberg liegt nun außerhalb des deutschen Reichsgebietes in Preußen. Und in Königsberg ist der Gründer, der erste Herzog. Der erste Herzog ist der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens, der zum Protestantismus übergetreten ist. Und er versucht 1540 in Königsberg eine Universität zu gründen. Und da er außerhalb des Reichsgebietes liegt, wendet er sich nicht an den Kaiser, sondern versucht, als protestantischer erster Herzog beim Papst noch eine Gründungsurkunde zu erhalten. Diese Versuche scheitern und schließlich erhält er eine Gründungsurkunde vom König von Polen. Das also nur zu diesen Konkurrenz zwischen den beiden. Unmittelbar dazu, Herr Dicker. Basel wird ja reformiert, hängt aber sehr stark an der Legitimation, die dann auch über den Bischof geht. Das ist der einzige Kontakt der Stadt Basel mit dem katholischen Bischof. Das ist die Bestätigung dieser weltlichen Privilegien. Und das geht bis 1798, da geht die reformierte Universität mit ihrem Kanzler, der immer noch der Bischof von Basel ist, mit dem Papst. Se mi è permesso di riassumere un momento, se possibile, ecco. Difficile. No, ma vedremo di. Dunque, si è aperta una discussione molto che vi voglio portare a conoscenza di noi, per chi non avesse seguito tutto, perché c'è stata una discussione molto interessante, che è quello che riguarda il rapporto università tedesche e papato dopo la riforma. E l'esempio che ci è stato portato di Königsberg è estremamente interessante, nel senso che, bisognerebbe ricordare, il passaggio alla riforma in Prussia è avvenuto per opera del Margrave di Brandeburgo, che era nello stesso tempo gran maestro dell'ordine teutonico, che passa alla riforma. Nel territorio dell'ordine teutonico esiste la città di Königsberg, di cui il Margravio fonda l'università. Ebbene, vuole ottenere, dopo di aver fondato l'università, esige, pur essendo egli il primo ad essere passato alla riforma, chiede al Papa ancora una approvazione. E c'è stato poi ulteriormente chiarito che c'era, se ho ben capito, la presenza di un vescovo cattolico che quindi esigeva una riforma papale. Non so se ho sentito bene. È un fatto molto necessario a spiegarlo, perché probabilmente da tutti gli italiani sarà sconosciuto. La Prussia, cioè la terra dell'ordine teutonico, non faceva parte dell'impero, e perciò per questo primo duca di Prussia, ex gran maestro dell'ordine teutonico, adesso protestante, non c'era l'imperatore competente per dare un privilegio alla nuova università, perché stava fuori l'impero. E perciò si è rivolto al Papa per ottenere da lui, da rinnegato, cioè diventato protestante, un privilegio per la sua fondazione dell'università. Non lo poteva ottenere, alla fin fine l'ha ottenuto dal re di Bologna, cioè dal sovrano competente per questa terra che stava fuori dell'impero. L'altra cosa, col vescovo cattolico, l'Università di Basilea, che aveva la sua, diciamo, posizione ottenuta nel Medioevo da un privilegio di fondazione papale, aveva come cancellario il vescovo di Basilea. Dopo la riforma, l'università e la città sono riformate, però il vescovo rimane cattolico, rimane il cancelliere, e l'università ritiene fino al 1798 le sue relazioni col cancelliere, vescovo cattolico, e tramite il cancelliere anche col papa, essendo riformato. Queste sono le complicazioni che si trovano nella Germania, in parte riformata. Jetzt bin ich noch eine Antwort schuldig. Im Großen gesehen sind die Inhalte, die der Papst gewährt und der Kaiser gewährt, das Gleiche. Untersuchungen, indem ich nun beide Urkunden nebeneinander gestellt habe, habe ich noch nicht durchgeführt. Aber wie wir hier an dieser Diskussion und an dem angeführten Beispiel schon gesehen haben, ist der weitergesteckte Bereich natürlich der des Papstes. Und das Imperium ist ja nur ein Teil des ganzen Bereiches, in den der Papst auch Gründungsurkunden sendet. Ja, das Ganze geht ja auch auf den König von Mannheim oder auf die Ja. Weltlich und geistig sozusagen, das Es gibt Universitäten, die haben nur eine Gründungsurkunde eines weltlichen Herrschers, und die existieren genauso wie diejenigen, die nur eine des Papstes haben, und die vielen anderen, die von beiden privilegiert wurden. Dal discorso è emerso ancora un elemento, e cioè che esistono, oltre a università fondate da principi e confermate o in qualche modo rinnovate dall'autorità ecclesiastica, oltre ad università formate dall'autorità ecclesiastica, anche università che hanno soltanto dei fondatori che sono principi laici. Non ho sentito bene l'esempio della città. Si apre un filetto in Paese? No. Ecco. Ja, eine dazu gebildete parallele Frage ist, dazu eine parallele Frage, bei dem großen Interesse, dass das Papsttum ja zutiefst ja haben muss an Universitäten und immer hatte, müsste man eigentlich erwarten können, dass das Papsttum im späten Alter aus eigener Initiative Universitäten gründet. Und ich bin da einfach eine Wissenslücke und möchte fragen, gab es eigentlich Universitätsgründungen, bei denen man eindeutig feststellen kann, dass die Initiative vom Papsttum ausging? Ich weiß nur einen Fall, und wieder auch schlecht informiert, in Rom selbst gab es einmal ein Bemühen, das aber dann, glaube ich, ziemlich schnell wieder eingegangen ist. Bin ich da falsch informiert? Der komplizierteste Universität. Ja. Dunque, la domanda è questa: se esistono università fondate su iniziativa papale, e il caso che viene proposto è quello di Roma. Es gibt also diese Gründung der Universität in Rom. Andererseits gibt es ja aber auch einen Gründungsvorgang durch Karl von Anjou, der in Rom also eine Universität gegründet hat. Aber ich würde noch etwas nennen, was vielleicht dem Papst noch näher ist, das ist nämlich das Kurienstudium. Und zwar Einblick in das Kurienstudium zu bekommen, ist also nun das Allerschwierigste, und da kann man also wirklich nur durch Mosaiksteinchen, die man eben in den Suppliken und einzelnen Urkunden einzelner Leute findet, sehen, erstens, dass es funktioniert, was dort gelehrt wird, und bei dem Kurienstudium doch das Interessante, dass es mit dem Papst immer herumzieht. Das Kurienstudium ist dann großenteils mit dem Studium Urbis identisch, wenn der Papst in Rom residiert. Ist er aber außerhalb, dann zieht das Kurienstudium mit dem Papst mit und ein Papst wie Eugen IV., der viele, viele Jahre außerhalb Roms war, in Florenz, in Bologna, in Ferrara, wiederum in Florenz, dann noch in Siena, an all diesen Orten kann man sehen, aus einzelnen Suppliken, die eingereicht wird, wo eben der betreffende Supplikant sagt, dass er am Kurienstudium das und das entweder Amt inne hat oder das und das zurzeit studiert, dass diese Einrichtung dauernd funktioniert. Studiert werden kann am Kurienstudium kanonisches Recht und Theologie. Ich möchte einen Moment etwas übersetzen, anders werden unsere Kollegen die Diskussion verlieren. Il problema dello studio, dello studium urbis, dell'Università di Roma è, per così dire, affiancato. Prima di tutto c'è il problema di una fondazione da parte di Carlo d'Angiò che precederebbe quella papale di Bonifazio VIII. Ma la cosa non meno interessante è che accanto allo studium urbis esiste, e dalle, via via dalle suppliche emergono elementi interessanti, che accanto allo studium urbis esiste uno studium curiae, cioè uno studium legato alla corte pontificia che segue il Papa nei suoi spostamenti, che quando è a Roma tende a coincidere con lo studium urbis, ma non coincide, non è la stessa cosa quando il Papa si sposta da Roma. E quando poi, specialmente nel 400, vediamo che il Papa è a Firenze, Ferrara, poi torna ancora a Firenze, eccetera, noi abbiamo elementi che ci permettono di concludere che lo studium urbis funziona, studium curie funziona accanto al Papa, e vi veniva studiato soprattutto diritto canonico e teologia. In parallele zu diesem Kurienstudium kann man dann vielleicht auch die sogenannten Konzilsuniversitäten setzen, von denen ja eine, man redet ja von einer Konzilsuniversität in Basel, die irgendwelche Vorgängerfunktion des späteren Basler Studium Generale gehabt haben soll, und Ähnliches auch von Konstanz. Aber das würde ich eher in Parallele zu diesem Kurienstudium setzen. Ich dachte eigentlich auch weniger an dieses Kurienstudium, sondern an den eben leider mir nicht richtig bekannten Fall. Da war der mir den Kopf weggeblasen, das war ja 1431 hat Eugen IV. Als eines der ersten Handlungen wieder eine Gründung für ein Studium Urbis ausgestellt. Ah, ja. Ja? Aber schon im Jahrhundert davor ist immer wieder zu sehen, dass auch in Rom studiert wird. Und während die Päpste in Avignon sind, hat das Studium Urbis auch Rotoli nach Avignon gesandt. Es muss also funktioniert haben, oder recht oder schlecht. Continuo a dire, alla Curia Romana, quando sta la Curia Romana è Avignon. Sì, sì. Cioè lo studium Curia segue il Papa anche ad Avignon. Questo mi pare. Io vorrei, se mi permette, io vorrei ricordare un fatto. Qualche documento di fondazione non ha seguito, cioè abbiamo un documento di fondazione, per esempio, di uno studio per la città di Lucca, dove lo studio non ha mai funzionato. Cioè è interessante che in qualche caso, il diploma, se non ricordo male, è di Carlo IV, ma per Lucca, se non ricordo male, ma Lucca non ha mai voluto uno studio. E qui ci sarebbe, ma ne parleremo quando sentiremo il dottor Dicci, c'è probabilmente la preoccupazione per gli studenti. Ma è un problema che avremo occasione di affrontare nei prossimi giorni, perché noi stiamo parlando in questi giorni di fondazioni, di autorità, di creazione di organismi, ma avremo anche dei problemi relativi agli studenti. e io mi permetterò allora di rivolgerle la domanda: che cosa per gli studenti, se mi vuol rispondere anche ora, forse sarà ancora possibile, che cosa degli studenti risulta in questi documenti che lei ha studiato? Se cioè nei documenti pontifici emergono elementi che ci consentano di capire il significato, il valore e l'importanza degli studenti e eventuali disordini, eventuali complicazioni che provocano nelle città universitarie. Wenn Sie etwas darüber in den Repliken gefunden haben. Ja, ja. Also ich kann jetzt auf Anhieb kein Beispiel nennen, was also die Studenten insgesamt angeht. Vielfältig ist es natürlich, dass einzelne Studenten sich an den Papst wenden. Zum Beispiel, dass der Student verpflichtet war, bis zu seinem Studienabschluss an einem Ort zu bleiben und er nun vom Papst Dispens erhält, zu wechseln an eine andere Universität. Oder aber Dispense anderer Art, dass Geistliche Medizin studieren dürfen oder so etwas. Aber das zu blicken, gleich eine ganze Gruppe oder alle Studenten betreffen und Auseinandersetzungen aufweisen, ist mir im Augenblick nicht geläufig. Nicht ein Moment übersetzen. La risposta del dottor Dine era che a lui non risulterebbero delle suppliche che riguardano gruppi di studenti in quanto collettività, sia di nazioni o di qualsiasi genere, laddove invece sarebbero presenti suppliche che riguardano singoli casi particolari, per esempio il poter prolungare la presenza in una città, in una sede universitaria, invece di dover ritornare subito alla sede di provenienza, o per esempio suppliche per cui un chierico possa studiare scienze, diciamo così, medicina. Ma ha confermato che a suo ricordo non ci sono elementi che riguardano tutto un gruppo di studenti. Vielleicht verbergen sich aber hinter Suppliken, die von bestimmten Kollegien eingereicht werden, vielleicht verbergen sich dahinter derartige Auseinandersetzungen, denn oftmals ist es ein Kollegium an einem Universitätsort, was in seinen Rechten verkürzt wird und dann eine Supplik vorträgt. Aber wie groß die Zahl der Studenten, die dahinter ist, steht, ist dann nicht greifbar. Fast nicht. E ci possono essere delle indicazioni nelle suppliche che vengono rivolte a Roma da colleghi o da organismi ufficiali di una università. Preises, wo also auch eben auf Klagen der Studenten der Papst sagt, hier die Mietpreise müssen gesenkt werden, beziehungsweise sie müssen also den studentischen Forderungen entsprechen. Das meine ich mich zu erinnern. Bitte? Ja, ob das ist natürlich dann die Frage, ob hier der Papst als Landesherr, also als Eingreifer oder als Papst. Ecco, ci sono delle domande rivolte al Papa per quello che riguardano le condizioni di vita, e la domanda che viene posta è se ci si rivolge al Papa come Papa o non invece come signore, come potere politico che governa in Bologna. Erst Herr Seifer, dann Herr Seifer, dann Herr Quarter. Kategorien von päpstlichen Einflussnahmen auf die Dienstlichen, das sind die Protonien, also die Hybriden, beziehungsweise die Zusammenfassung des Protonien, dann die päpstlichen Wunschbriefe und dann die päpstlichen Wahlanzeigen. Mir fehlt noch eine weitere Kategorie, der ich sage, sogar die größte Wichtigkeit zumessen würde, das sind päpstliche Inkorporationsakte, die also dann die wirtschaftliche Fundierung einer Mystik erst ermöglicht in vielen Fällen. Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, wie teuer eigentlich so eine Gründung war. Und ich habe kurz darauf hingewiesen, dass sich ja die Landesherren in weitem Maße kirchlicher Benediktien manchmal ganzer Klöster oder Kollegialkirchen bedienen konnten, um den Lehrkörper der Mystik zu versorgen, aber diese Inkorporationen durften ja durchweg päpstliche Genehmigung, während die eigentliche Stiftungsschule doch mehr oder weniger eine Formalität war, schon vom Äußeren her abgeschrieben von Tun und Mustern und nicht wörtlich zu nehmen im ganzen Inhalt. Aber diese eigentlichen Inkorporationsakte, haben Sie darüber auch neue Materialien gefunden oder diese Inkorporationsakte und die sagen wir ruhig, die wirtschaftliche Ausstattung mit kirchlichen Benefizien spielt eine sehr große Rolle. Wir können aber fast eine Zeit unterscheiden, in der zuerst die Gründungsurkunde gegeben wurde und dann diese ganzen Inkorporationen sozusagen danach erfolgten. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts werden diese Inkorporationen und die Verhandlungen über derartige Inkorporationen eigentlich immer schon vorher geführt. Und es ist in den Gründungsurkunden oftmals schon detailliert aufgeführt, was, wie diese wirtschaftliche Ausstattung aussehen soll. Nein, auch in den päpstlichen Gründungsurkunden steht das drin. Da steht genau drin, dass meinetwegen im Fall von Mainz sind es, glaube ich, 12 oder 14 Kanonikate. Es ist ganz genau aufgeführt. Die nächstgelegenen sind in Mainz selber, dann in Oppenheim, in Bingen, in Frankfurt, in Fritzlar, in Aschaffenburg. An diesen Orten werden ein oder zwei Kanonikate für bestimmt zum Unterhalt von Universitätslehrern. Das spielt zweifellos eine ganz große Rolle und oftmals ist sozusagen schon die Erhebung einer Pfarrkirche zu einer Stiftskirche, wie es in Wien, in Pforzheim geschah, wie es dann in Greifswald erfolgte, wie es in Tübingen erfolgte, geradezu ein Kriterium, an dem man ablesen kann, dass sich nun auch im Hinblick auf die Universität da etwas tut, dass nämlich erst durch Umwandlung vorhandener Kirchen in derartige Stifte, deren Präbenden und dann den Universitätslehrern zugutekommen, dass sich da also diese Gründungsvorbereitungen schon darin zeigen. Also Pforzheim war es so, dass dort auch die Kirche schon zur Kollegialkirche erhoben war, als dann um eine Universitätsgründung gebeten wurde. Die wirtschaftliche Ausstattung mit Kanonikaten und Präbenden war sozusagen die Regel. Oftmals waren es aber auch Pfarreien. Und wir kennen einen Bericht von dem päpstlichen Legaten, Grafen Torcia aus dem Jahre 1572, der einen langen Bericht über eine Visitation der Universität Freiburg durchgeführt hat und nun sehr beklagt, dass Freiburg nicht wie viele andere Universitäten zur Ausstattung derartige Kanonikate und Präbenden, sondern vornehmlich Pfarren erhielt. Die Pfarren sind nämlich großenteils inzwischen in den Händen der Protestanten, während die Kollegiatstifte noch funktionierten. È stato toccato un problema di ancora una volta interessante e su un piano di natura economica, vale a dire il problema delle prebende che venivano assegnate all'università perché l'università stessa potesse avere un certo numero di persone, diciamo così, con dei benefici. E la risposta del dottor Diner è stata che questo fatto di soldi normalmente poteva seguire la fondazione dell'università, ma che in talune bolle di fondazione viene addirittura previsto un certo numero di prebende in, diciamo così, per il mantenimento di un certo numero di persone all'università. E mi pare sia il caso soprattutto dell'università, caso tra l'altro dell'università di Mainz, di Magonza. Quindi, come voi vi state rendendo conto, il problema della fondazione dell'università nel tardo Medioevo ha una complessità di reti, di relazioni storiche di un estremo rilievo e di una estrema ricchezza e varietà. Quindi il problema delle prebende che ci è stato posto in questo momento è un problema anch'esso che mi pare abbiamo sentito chiarire dal dottor Dina. Ma anche qui c'era di nuovo la riforma che ha comportato delle difficoltà, cioè dei problemi. E Dina poi raccontato dell'Università di Friburgo, un visitatore apostolico del 570 circa, ha lamentato che l'Università di Friburgo, come prebende da stipendiali professori, non abbia delle chiese collegiate e rispettivi canonicati, ma delle chiese parrocchiali. E queste chiese parrocchiali nel 570 erano diventate protestanti. E quindi non davano prebende. Mentre che le chiese collegiate erano rimaste cattoliche. E così il fondamento economico per l'Università di Friburgo era mancato a causa della riforma. Eine Frage zum großen Schisma. Gab es da während dieser Zeit eigentlich eine Bewegungskonkurrenz? Haben sich die Einzelgäste in die Observanzgebiete anders eingemischt, der Gestalt, dass sie versucht haben, das zu verhindern oder nicht? Mir sind Fälle bekannt, wo Universitäten bei beiden Gästen nacheinander versucht haben, etwas zu kommen. Also das bekannteste Beispiel ist Erfurt. Ne? Erfurt, dazu muss man aber sagen, dass der Erzbischof von Mainz, und Erfurt war eine bischöfliche Stadt, der Erzbischof Adolf von Mainz stand auf Seiten des avignonesischen Papstes. Und insofern erscheint es verhältnismäßig logisch, dass sich auch die Erfurter Räte nun an den Papst in Avignon wenden. Die Stellungnahme Adolfs von Nassau, des Erzbischofs von Mainz, auf Seiten des Clemens des Siebten, das hatte aber Gründe, die innerhalb, also praktisch der Territorialgeschichte und der Auseinandersetzung in Deutschland zu suchen sind. Denn nach zwei Jahren trat er dem Urbansbund bei. Die Erfurter, die ihre Urkunde erhalten hatten, haben diese Urkunde nie publiziert. Und haben dann, ich glaube im Jahre 89, 10 Jahre später, es muss etwas vorher gewesen sein, das ist noch Urban der Sechste, haben dann von Urban dem Sechsten eine neue Urkunde erlangt. Insofern möchte ich das nicht unbedingt als Rivalität erkennen. Mir ist also ansonsten nicht bekannt, dass also dort die beiden Päpste während des Schismas irgendwo rivalisierend eingegriffen haben. È emerso un nuovo elemento che arricchisce questa casistica delle lotte dei poteri più alti intorno all'università. Il problema la domanda che è stata rivolta è se vi era una rivalità tra i papi, come si suol dire, papi e antipapi al momento dello scisma. E il caso che è emerso è stato il caso di Erfurt, città vescovile suffraganea di Magonza, e in un primo momento sia l'arcivescovo di Magonza che il vescovo di Erfurt hanno, diciamo così, aderito alla parte di Clemente VII. Successivamente l'arcivescovo di Trevi, per motivi, se ho ben capito, territoriali, passa all'obbedienza di Urbano VI. Ora la Erfurt, che aveva avuto una bolla di fondazione, non la pubblica fino a quando non ne ottiene una seconda da parte di Urbano VI. Ma da questo non emergerebbe, se ho ben capito, non emergerebbe tanto un contrasto o una concorrenza, ma soltanto un riconoscimento di poteri prima dell'uno e poi dell'altro. Finora abbiamo parlato in modo straordinario più della Germania delle università tedesche che non dell'Università di Pavia e una volta anche dell'Università di Bologna. Mi rivolgo adesso agli italiani che probabilmente avranno anche da porre qualche domanda riguardante l'Archivio Vaticano e le università italiane. Professor Colini. Una domanda che non riguarda veramente le università italiane, ma è una curiosità. A parte il discorso prima che avete fatto circa la confirmatio, no? delle fondazioni universitarie di principi e di poteri locali, in cui noi vediamo sempre il potere universale quando interviene, sia il Papa che intervenire sempre ex novo. Ricordiamo per esempio il caso della storia giuridica italiana, il caso famoso della pace di Costanza, in cui vediamo l'imperatore che riconosce ex novo delle realtà che sono operanti già da molto tempo. Invece la domanda brevissima che volevo farvi era questa, cioè non ho ben inteso, oppure ho inteso fino a un certo punto, lei parlando del rotolo di Parigi ha ricordato come le suffiche vanno fuori le nazioni. E se non vado errato, ha trattato le nazioni solo in questo caso, in maniera peraltro emblematica. E ha ricordato l'esistenza a Parigi di una nazio anglica, di una nazio gallicana, mi pare di una nazio ispanica o catalana, non mi ricordo. Però la nazio germanica è bipartita, è così. Cioè, quali sono le posizioni? Lei mi pare aver ricordato una posizione diversa dei tedeschi e parigi legati sia alla nazione inglese sia alla nazione francese. È così? Im Regelfall sind die Deutschen bei der Nazio Anglicana. Anglicana, ecco, yeah. Questa è, scusi, ecco, un momento. Come mai? Perché? Sono pochi, non possono costituire una nazio teutonica germanica a Parigi? Questa è la prima domanda proprio che volevo fare. Come mai in via normale sono presso la nazione anglica, che è il mio, perché ho inteso correttamente. Su quella parte invece per i meridionali non aderiscono ad un altro. Come mai? Se ne ha idea di questo? Ja, natürlich. Warum gibt es keine Deutsche, keine Nazi-Germanica? Ich weiß es nicht. Die Zahl der Nationen ist meines Wissens in Paris hat nie 4 überstiegen. Es sind also nie neue hinzugekommen. Und so wie Sie es gestern schon erklärt haben, dass also zur die Polen und die Böhmen einfach einer anderen Nation auch noch Ziegel zugeschrieben worden, nach geografischen Grenzen her. So ähnlich ist es auch in Paris gewesen. Denn die Spanier haben keine Nation, es ist die Natio Gallicana, die Natio Normannorum, die Natio Picardorum, das ist also Nordfrankreich und Belgien, und die Natio Anglicana. Und die Natio Gallicana ist eben unterteilt in einzelne Provinzen, und es kommt einem vor wie Sektoren, diese Provinzen, je weiter die ausgezogen werden, dann sind eben in der Provinz Bourges, sind eben auch dann die entfernten Studenten auch inseriert. Mir war nur interessant, nun festzustellen, wo sind die Studenten aus dem Deutschen Reich verschiedener Muttersprache inseriert. Und das glaube ich eben an dem Beispiel der Diözese Trier zu sehen, dass die Französischsprachigen zur Natio Gallicana und die deutschsprachigen in der anderen Nation inseriert sind. Aber das sind die gleichen Beobachtungen, die Sie ja wohl auch gemacht haben, dass Sie sagten, die Muttersprache ist ausschlaggebend. Und so können also derartige Namen, derartige Angaben unter Umständen auch zur Nachzeichnung der Sprachgrenze dienen. Dunque, la domanda, cioè la domanda l'avete capita benissimo, la risposta è questa, che l'Università di Parigi non supera mai un certo numero di nazioni, che sono quattro. Gallicana, Normannorum, Pictavorum e poi Anglicana. E allora, secondo le lingue, diciamo, si distribuiscono in queste nazioni. In sostanza, per il dottor Di Nera è stato importante il rilevare che le persone di una stessa diocesi, quella appunto di Treni, venivano distinte secondo la lingua in nazione gallicana e nazione appunto anglica, cioè parlanti una lingua germanica, diciamo così. Ecco. Posso fare ancora una domanda? Ma a questa nazio anglica, al di là dei tedeschi, c'erano anche, per quello che a lei risulta, anche altri personaggi di lingua germanica, per esempio danesi o svedesi? Tutti gli scandinavi. Tutti gli scandinavi nella nazio anglica. Anche tutti i polacchi, i boemi, eccetera. Tutto l'est e nord dell'Europa. Visto da Parigi. Visto da Parigi, sì. Allora, ecco, vedete che è una cosa, diciamo così, piuttosto interessante, cioè le lingue, ma le lingue intese in un senso piuttosto lato. Sono il nord della Francia. Sono le regioni della Francia, sono le regioni storiche della Francia. E io credo, qui adesso ci vorrebbe uno specialista dell'Università di Parigi, ma io penso che le naziones in Parigi si siano articolate al momento originario e non si sono più mosse. E non si sono più mosse. Ora, ecco, ma l'anglica, non dimentichiamo che l'anglica può darsi che non sia tanto quella soltanto di lingua inglese, ma che sia invece l'Aquitania. Perché non dimentichiamo che il re d'Inghilterra, mentre si forma l'Università di Parigi, ha come re d'Inghilterra l'Aquitania. Quindi bisognerebbe domandarsi anche questo punto, io adesso non vado al di là perché non sono competente all'Università di Parigi, e in quanto dipendenti del re d'Inghilterra ci sono andati gli inglesi e tutti gli altri parlanti una lingua germanica, perché nel 200, attenzione, l'inglese è una lingua quasi completamente germanica, non è l'inglese di oggi che è pieno di elementi neolatini. Certamente gli abitanti non avrebbero potuto semmai far capo alla nazione della qualcosa. Eh no, perché non era distinta, era distinta, era distinta. Ich möchte aber noch dazu sagen, dass ich mich mit Bezug auf die Sprachgrenze nur auf die Abgrenzung der deutschen Sprache gegenüber der französischen da also nachgeschaut habe und versucht habe, das nachzuzeichnen. Wie es sich mit den vielen anderen Sprachen nun verhält, man könnte natürlich genauso mit den Spaniern und Portugiesen und wer dort ist, darüber kann ich Ihnen nichts sagen. Ich glaube, hier sind wir an einem Punkt, wo alle Anwesenden die sehr berechtigte Frage von Herrn Oliva nicht beantworten können. Denn wir könnten jetzt ja gleich auch noch fragen, in welcher Nation der Universität Paris waren denn die Italiener, die in Paris studiert haben. Denn sie sind weder Picarden, noch Normann, noch Gallici, noch Anglici. Und insoweit, wir wissen es, glaube ich, hier und heute einfach nicht. Vielleicht kann man es noch nachsehen, so dass wir an einem der nächsten Tage noch diese Information sozusagen nachholen können. Ich für meinen Teil muss bekennen, dass ich mir, obwohl mir die Universität Paris bei den Vorlesungen und so weiter immer wieder begegnet ist, niemals diese Frage gestellt habe. Heute scheint sie mir ganz dringlich. Und spätestens in Rom werde ich nach Antwort suchen. Aber hier kann ich keine geben. Herr Quater. Darf ich nochmal eine Frage zum Verständnis von Ihrem Vortrag stellen? Sie haben gezeigt, das große Interesse des Papsttums an den Universitäten. Und wenn ich jetzt mal die Wahlanzeige und die Subiten nehme, haben Sie bei Ihren Beispielen Universitäten aus Frankreich, Deutschland, Krakau und Greifswald genannt, aber es kommt nie eine italienische Universität vor. Eine italienische Universität. Spiegelt das Ihr Forschungsinteresse wider oder spiegelt das die Quellen wider? Tauchen also die italienischen tatsächlich weniger auf in den Registern oder haben Sie eben nur einen Ausschnitt? Nein, also das ist das Merkwürdige, dass die italienischen Universitäten viel weniger häufig genannt werden, mit Ausnahme natürlich von Bologna. Bologna ist also natürlich, aber da wissen wir ja nun nicht in welcher Funktion, nicht? Aber ansonsten ist das sehr auffallend, dass also Padua, Pavia, Siena, also wirklich selten vorkommen. La domanda che è stata rivolta è specialmente importante per noi, per gli italiani, e la domanda è stata questa. Quale incidenza abbia avuto la presenza delle università italiane in questi registri di suppliche, sia per quanto riguarda, è vero, la notifica delle elezioni papali, sia la risposta delle università a queste notifiche. La risposta del dottor Diner è estremamente interessante, tranne il caso di Bologna, e per Bologna si pone il problema se ci si rivolge al Papa come sovrano o come pontefice, tranne il caso... Come? Il problema lì però per me non c'è. Cioè per me il riferimento è sempre al Papa come dominus spirituale. Come dominus spirituale. Dunque, postilla... aggiunta. Dunque, però a prescindere da Bologna le università italiane compaiono nelle suppliche esaminate dal dottor Diner con assoluta rarità per quello che riguarda appunto le università di Padova, Pavia e Siena. Posso chiedere un caso particolare simile alla curiosità compare naturalmente dopo la scomparsa di Telelingue e altri compare qualche menzione dell'università Napoli kommt manchmal vor, nicht mit Dingen, die die Universität selber angehen, sondern ich erfahre von Studenten, die irgendetwas anderes wollen, dass sie in Napoli studieren. In welchen Jahren? In welchen Jahrhunderten? Ja, 14. und 15. Jahrhundert. Nochmal, immer. Ja, nicht häufig, aber nur in diesen Zusammenhängen, die eigentlich die Universität nicht angehen, bloß wo er alle individuellen Angaben wie, zur Person schon gesagt, ja, zusammenführt, da kommt auch vor, dass er in Neapel studiert oder studiert hat. Und das findet Erwähnung. Ja. Emerge dal dottor Diner una informazione importante rispetto a quello che ieri abbiamo detto dell'Università di Napoli e della sua persistenza nel tempo. Nei documenti del 300 e del 400 del dottor Diner, studiati dal dottor Diner, compare l'attività dell'Università di Napoli. Nei documenti che egli ha potuto studiare, però, questo non ci mostra gruppi, ma ancora una volta studenti che per ragioni diverse si rivolgono con suppliche all'autorità del Papa. E questo senza interruzione nel 300 e nel 400. Vielleicht auf einen Unterschied zwischen italienischen und deutschen Universitäten beziehen könnte. Da bin ich nur zu wenig informiert, was Italien betrifft. Wir haben gestern immer wieder betont, das Staatsinteresse, eine Universität zu gründen. Wir haben sehr stark den Charakter einer Staatsanstalt herausgestellt. Mir scheint aber es wichtig zu sein, für die frühe Neuzeit doch zu betonen, dass die Universitäten in Deutschland geistliche Korporationen sind, die im Besteuerungsrecht den geistlichen Vorschriften unterliegen und vielem anderen auch. Könnte es sein, dass dieser Charakter einer geistlichen Institution ein regeres Interesse des Papstes bedingt als in Italien? Ich weiß also nicht, was die italienischen Universitäten korporationsrechtlich sind. Aber könnte man da einen gewissen Gegensatz zwischen den beiden Institutionen herstellen? Das, ich kann Ihnen eigentlich keine Antwort drauf geben. Herr Ditsche? Ja, ich habe eigentlich auch nur eine Frage, dass sozusagen dieses Problem zu erweitern. Sie haben ja die Wahlanzeigen als Beispiel dafür genannt, welches Prestige die Universitäten haben, also welchen Rang und welches Ansehen. Es gibt noch sozusagen eine Parallele zu den Wahlanzeigen, nämlich die Versendung der Konzilsbeschlüsse und der Dekretalen an die Universitäten. Die Konzilsbeschlüsse und also die kirchlichen Rechtsbücher werden in dem Augenblick rechtswirksam, wo sie an die Universitäten versandt sind. Und muss man hier nun nicht sagen, dass die Universitäten sozusagen eine dritte Kraft sind, neben dem Regnum, dem Sacerdotium, das dritte, das Studium, die bekannte These oder das von Alexander von Roos im 13. Jahrhundert, über die Grundmann ja diesen schönen Aufsatz geschrieben hat. Und ich meine, es wäre zu fragen, ob die Universitäten nur im Hochmittelalter eine solche dritte Kraft waren im 13. Jahrhundert und ob das im späten Mittelalter sich ändert, ob sie da sozusagen von den Landesherren oder auch den Kommunen in den Griff genommen werden und wieder herabgestuft werden. Herr Ditsche, ich bin jetzt eigentlich durch Ihre Frage noch zu einer eventuell möglichen Beantwortung der Ihren gekommen, Herr Quartag. Ob also da Unterschiede zwischen diesen italienischen und den deutschen sind. Als das Konzil von Basel nach Ferrara verlegt wurde, da ist auch mittels Literae Clausae an die Universitäten ist die Aufforderung versandt worden, nun das Konzil in Ferrara zu beschicken. Und da sind also nun sozusagen Adressenverzeichnisse, welche Universitäten da aufgefordert wurden, erhalten. Und dieses an mehreren Stellen erhaltene Adressenverzeichnis führt auf: Paris, Orléans, Angers, Toulouse, Aix, Montpellier und Avignon. Es hört auf Salamanca, Valladolid, Wien, Leipzig, Erfurt, Heidelberg, Köln, Löwen, Krakau, Perugia, Pavia, Padua, Oxford, Cambridge und St. Andrews, St. Andrews in Schottland. Das zeigt, dass also zwischen den italienischen Universitäten und den anderen europäischen eigentlich kein Unterschied gemacht wurde. Es zeigt aber dann also auch wieder die Wichtigkeit auf, die also solche Anstalten wie die Universitäten als eigene angesehene Körperschaften bei solchen Konzilien haben, dass sie also dort eigens auch eingeladen werden. È stata posta una osservazione che ancora arricchisce questo quadro sempre più, come dire, colorato e colorito delle università. La domanda che nasceva era se ci fosse una differenza di interesse per le università italiane o non italiane, tedesche in particolare, e il dottor Dietz poneva il problema se le università del tardo medioevo avessero mantenuto quel prestigio, quel rilievo che poteva permettere ad un Alexander von Roos di dire che vi erano tre poteri nel mondo: l'imperiale, il papale e, diremo noi, quello scientifico dello studium. Ebbene, il dottor Diner ci ha potuto rispondere con un esempio preciso. Quando si stabilisce il trasferimento da Basilea a Ferrara, viene, diciamo così, comunicato questo, con delle lettere clausole, questo trasferimento ad un certo numero di università. E ne avete sentito l'elenco, né me lo ricordo né ve lo devo tradurre, ma in questo elenco compaiono pariteticamente un gran numero di università, tra cui straniere, non italiane e italiane. Questo farebbe pensare che il prestigio della università si è in qualche modo mantenuta ancora in rilievo. Io ho fatto un'osservazione: non c'è Bologna. Poche le italiane sono tre soltanto, ma non c'è Bologna. Manca Siena, manca Bologna. Manca Bologna, ma la cosa importante è, la cosa strana è questa, Bologna. Che anno è? Perugia, Pavia, Padova. Invece Miare, 1438. Ende 1437. 37. E il nuovo concilio a Ferrara deve cominciare nel febbraio 38. Veramente strano. Haben Sie es gefunden? Können Sie es Englisch vorlesen oder müssen Sie es Deutsch zusammenfassen? Ich glaube, man kann es Deutsch schneller sagen. Für die Frage von Professor Oliva hat 1440 nannte sich die englische Nazio deutsche Nazio. Also das würde dann existent sein nach der Zeit. Und was Sie fragt, Herr Professor Else, da schreibt er, dass das auf Englisch vielleicht, weil das man es hier in eigener Weise ausdrückt: The French embracing all the Latin races. Also da müssten ja dann die Italiener, die Spanier zur französischen Nation dagegen haben. Also ich habe immer referiert, ich habe das also dabei im Beispiel und così abbiamo una risposta alla domanda rimasta aperta sulle nazioni di Parigi, cioè la Nazio Anglica dal 1440 si è chiamata, diventa Germanica, mentre già prima tutte le popolazioni di lingua latina facevano parte della Nazio Gallica. Grazie per il chiarimento, onesto. Così immediatamente. Sempre. Come? Nazio Anglica sono quasi tutti tedeschi. Quindi viene riconosciuto il dato infatti. Ma è che gli inglesi sono ad occhio, sempre più ad occhio. Evidentemente vale la pena di ricordare che questo, diciamo così, cambiamento significa l'importanza maggiore raggiunta da Oxford e Cambridge, che ha, diciamo così, che sta praticamente assorbendo tutta la cultura di lingua inglese. Ecco, altra osservazione, questo è il collegamento alla fine della guerra dei cent'anni. È l'Inghilterra che si chiude in se stessa. Per favore. Abbiamo ancora una domanda, bitte schön. Ja, ich hatte vorhin einschränkend gesagt, dass ich es also nur zwischen Deutschland und Frankreich mein Untersuchungsfeld hatte. Und wie das also zwischen den anderen Nationen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man hier nur vier Nationen hat, dann müsste man das auf Diskussion am Basler-Konzil und die Nationen, könnte hier eigentlich Aufschluss geben, wie man versuchte abzulösen. Ich habe das nicht mehr ganz präsent, aber das ist eine Riesendiskussion. Ja, dann da sollten fünf. Erst waren es vier, ähnlich wie in Paris, und dann sollte als fünfte Nation sollte noch dazu kommen. Aber also da bin ich im Augenblick über die Nationendiskussion am Basler Konzil bin ich jetzt im Augenblick nicht präpariert. Dort hat man dann auch historisch die Schweizer mit den Schweden zusammen. Andernorts, an anderen Universitäten ist die Nationeneinteilung natürlich ganz, ganz anders, nicht? In Wien ordnet es sich anders als in Prag und in Leipzig. Die Benennung ist also doch sehr unterschiedlich, nicht? Ja, adesso è emerso un altro fatto, cioè che anche i concili di Costanza e Basilea avevano le nazioni, ma credo che non possiamo parlare anche di questo argomento perché esce dal nostro tema. Poi che ci sono l'una meno cinque, credo anche che dobbiamo finire per oggi, per stamattina. Oggi pomeriggio c'è la visita alla mostra alle ore 15 precise all'entrata principale del Castello del Buon Consiglio. Ci vedremo per questa visita guidata dall'architetto Lupo. Trotzdem möchte ich den Vormittag nicht beschließen, ohne vorher Herrn Diemer, dann insbesondere Herrn Manzelli und allen, die an der Diskussion teilgenommen haben, sehr vielmals zu danken. Noch sind wir dem glücklichen Anfang von gestern treu geblieben und dafür bin ich besonders dankbar. Io non aggiungo altro, dico solo anch'io a nome di tutti, grazie al dottor Diemer. E al nostro presidente. Dopo il ristorante un po' si continua nella piazza, c'è l'autobus alle 2:28. Allora non mi capisco. 2:28.